dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Herrn Zeitweise. Ja, hallo. Und mit dem Herrn Martin Pittenauer. Mit vollem Namen und Herr noch. Ja. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Totaler Stilbruch, weil Herr heißt ja, Achtung, jetzt kommt ein Twitter-Name. Echt, heißt das? Ja. Also bei mir heißt das Onkel. Also der mit dem, mit dem Onkel. Ja, mit dem Onkel Zeitweise zum Beispiel. Ach, das Ed sprichst du als Onkel? Ja. Nein, dem Onkel. Oder der Onkel. Genau. Das heißt dann auch map.onkel.codingmonkeys.de. Mhm. Ja, aber... stell dir mal vor, du würdest das Ad Google sprechen. Das Ad Google? Onkel Google? Also der Google Map. Achso, das Ad Google sprechen. Google nutzt ja eigentlich noch Plus. Ja, sehr schön. Das ist ganz interessant. Interessant, dass du das sagst, weil ich hab gestern mal wieder was gepostet und ich habe das Gefühl, dass Google Plus jetzt endgültig ins Reich der Wiedergänger, nein, nicht der Wiedergänger, der so Halbleichen übergegangen ist. Ja, ja, ich finde es schade, weil ich hätte es eigentlich gerne benutzt, aber ich war jetzt dann auch seit 2-3 Wochen nicht mehr drauf, weil eben alles so überlaufen ist mit dieser CEO followt dir jetzt und dieser Suchmaschinenoptimierer möchte gerne dein Freund sein und der hat dich in seinen Circle aufgenommen. Und allein das, ja, das nervt mich so sehr, dass ich den, also ich sehe ja nichts von denen, außer dass sie mir folgen. Aber allein das nervt mich schon so, dass ich da nicht mitmachen will. Also das Lustige ist, wenn man reinschaut, fällt einem erstmal nicht auf, dass wenig los ist. Aber ich glaube, es sind ja die Gruppe, die es wirklich intensiv benutzt, ist, glaube ich, relativ klein. Hm. Geht es den Weg allen Waves? Ja, das glaube ich nicht. Es wird schon bleiben, oder? Aber es ist halt nicht in Benutzung wirklich. Nee, sie streichen ja auch gerade aus anderen Produkten jetzt Social Features raus, damit es in Plus dann irgendwie besser, besser reinpasst. Sehr schön. Aber also ich habe letztens eine Umfrage gemacht, weil im Februar kommt ein neues Spiel von mir und wir haben ewig lang keinen Titel gefunden. Mhm. Und dafür ist Google Plus wirklich super geeignet. Habe ich ein bisschen beschrieben, was das für ein Spiel ist und hatte, glaube ich, innerhalb von einem Tag 80 Antworten dazu. Okay. Wir haben übrigens auch einen Titel gefunden, der war leider nicht in der Liste dabei. aber trotzdem nochmal vielen Dank von hier. Ja, also wir halten fest, Google Plus ist so ein Zombie-Land der SEOs, SEO-Zombies, Apokalypse, sozusagen. Oh Gott, die SEO-Apokalypse. Ja. Wir haben gerade überlegt, ob wir irgendwas Gravierendes falsch gemacht haben letztes Mal, aber uns ist nichts eingefallen, was natürlich nicht heißt, dass wir nichts gemacht hätten, aber so ist das ja. Deswegen kommen wir gleich zum Vollprogramm, ohne irgendwie große mehr Kulpas am Anfang. Es ist vor einer Woche knapp jetzt, das muss am Samstag gewesen sein oder Sonntag fast, glaube ich, ist aus diesem Apple Events Feed plötzlich was rausgefallen, mit dem irgendwie ich nicht gerechnet hatte. Und zwar irgendwie Remembering Steve hieß das Ding. Mhm. Und was das Ganze war, ist, man hat sich da auf dem Campus versammelt von Apple und Cook, Ives und Gore haben Reden gehalten, Laudatios mehr oder weniger so, oder heißt das Laudatio auf Verstorbene? Keine Ahnung. Dumm labern. Egal, sie haben Reden gehalten über Steve. Nee, das ist was anderes. Dann haben halt noch Norah Jones und Coldplay gespielt und irgendwie war das halt so eine Trauerveranstaltung für die Firma. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Ich fand's so ein bisschen... Es ging so auf der Grenze zwischen seltsam und irgendwie aber auch berührend. Ja, so. Es war so ein bisschen Uncanny Valley teilweise, fand ich. Ja, ging mir auch so. Es war so ein bisschen too much. So. Also ja. Man kann ja so ein Event machen und ist eine wichtige Person und klar, aber irgendwie war es schon so ein bisschen. Ich meine, dass sowas stattfindet, war mir klar, aber ich glaube, was mich in der Hauptsache irgendwie seltsam stimmt, ist, dass sie es in den Videofeed gepackt haben. Es ist wirklich in dem Keynote-Feed erschienen. Ja. Okay. Also, dass es überhaupt veröffentlichen ist, so im Prinzip, das, was ich ein bisschen seltsam finde, weil solche Events gab es bei Apple natürlich schon immer und so, und dass man da am Campus irgendwie so Company-Zusammenhalt und was nicht alles und irgendwelche Bierfeste und sonstigen Kram, auch mit Gästen und Reden natürlich dementsprechend, aber dass sie das jetzt irgendwie veröffentlichen, weil es halt so die Trauerfeier für Steve war, ich weiß nicht, es war so ein bisschen Fremdschämen auch. Ja. Also mich wundert es jetzt nicht, dass sie es veröffentlicht haben. Weil irgendwas wollten sie bestimmt einfach auch noch machen. Was bei mir immer als Assoziation kommt, und das ist irgendwie ein bisschen albern, also was heißt albern, das ist ganz, ganz komisch. Bei dieser ganzen Steve-Geschichte muss ich jedes Mal daran denken, einen Tag, an den sie sich immer erinnern werden, als die Beatles in den iTunes Store gekommen sind. Und so in diesem ganzen Kontext muss ich immer an diesen Spruch denken. Und auf der anderen Seite, also ich schätze, für Steve selber war das, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr wichtig. Aber ja, und das, aber jetzt sind halt auch so Sachen passiert, die viel gravierender waren. Also ich finde das immer noch sehr komisch. Sehr seltsam. Tja. In dem Sinne. Ja, aber das spiegelt auch so ein bisschen wieder, also diese andere Realität, finde ich. Also diese Beatles-Geschichte ist schon auch natürlich wichtig und ein Dorn im Auge gewesen. Und ich meine, viel so Dinge. Ja, also es ist auch ein Teil schon auch das, was die ganze Sache so ein bisschen ausgemacht hat. Ja, so eine Fixierung auf manche Dinge. Bei den Beatles klingt es jetzt eher komisch und wir machen da eine extra Seite, aber bei anderen Dingen stimmt es dann halt auch wieder für die Produkte und Co. Ja, also das war ja das Unterhaltsame an dieser Veranstaltung und das auch Rührende, dass dann eben so auch Geschichten erzählt wurden über Steve und gerade Jonathan Ives war da irgendwie ein Quell der Freude. Die Hotelgeschichte meinst du? Die Hotelgeschichte zum Beispiel, so von wegen, wenn sie im Hotel eingecheckt sind, dann hat er seine Taschen neben die Tür gestellt und mal nicht ausgepackt, weil es war sowieso klar, dass innerhalb von 5 Minuten irgendwie der Telefonanruf kommt, komm, Hotel ist scheiße, wir gehen woanders hin. Und solche Geschichten hat er von Steve dann zum Besten gegeben da und das war irgendwie, das war ganz lustig. Ja, aber insgesamt schon eher zugetragen und zu Laudatio-mäßig zu... Ja. Hat so glorifiziert, auch es reicht auch ein bisschen. Ja, also ich finde halt, das ist so ein internes Apple-Ding. Ja, also ja, das, aber das ist doch gerade für die da, die jetzt einfach nicht genug kriegen können und jetzt nochmal so einen Nachschlag haben wollen. Man muss es sich ja nicht angucken. Ja, aber es ist schon auf der Homepage auch noch. Also so. Also ich hätte es nicht entdeckt ohne euch. Ja. Ja. Ja, vielleicht sind wir auch selber blöd, kann ich nicht sagen. Naja, apropos, wir haben ja auch die Bio gekauft. Ja, genau. Das war sehr interessant. Ich war gestern im Buchladen und da gab es 2 große Stapel von Büchern. Und eins war die Biografie von Steve Jobs und das andere hatte ich mir gekauft. Das war nämlich der neue Roman von Walter Mörs. Und ihr habt euch alle die Bio gekauft, das fand ich sehr lustig. Obwohl mich die natürlich jetzt auch interessiert. Also ihr habt die schon gelesen, oder? Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich bin momentan leider zu viel am Arbeiten. Ich bin irgendwie so die ersten 1,5 Kapitel oder so. Aber ich habe mir die irgendwie auch auf mein Kindle auto-delivern lassen, wie man das heutzutage so schön sagt. Ja, ich habe mir die über iBooks gekauft, weil über was sonst? Und habe mir dann gedacht, scheiße, das mit deinem Tipp, mit dem Vorlesen lassen, funktioniert ja nur, wenn man wirklich nicht den Screen lockt oder sowas. Das macht überhaupt keinen Spaß. Also habe ich mir dann nochmal zusätzlich das Hörbuch gekauft. Und muss dann feststellen, dass ich aus Versehen das gekürzte Hörbuch gekauft habe. Oh, und nicht das volle, was genauso viel kostet, aber trotzdem ein extra Kauf ist bei Audible, also bei im iTunes Store. Was ja Audible ist in dem Fall. Ja, was ein bisschen nervig ist. Andererseits bin ich dafür jetzt auch schon durch, weil es halt nur die 9 Stunden sind und nicht die 25. Und so auf 2x hören ist es schon auch okay. Ich hab's nur nicht mit Bewusstsein die gekürzte Version gekauft, weil die gekürzte hat nichts dabei stehen und die ungekürzte heißt ungekürzt. Das ist wohl bei Audible so. Das ist mal ein guter Hinweis. Da noch mal zum Vorlesen, wenn du dir jetzt das iBook kaufst, das ist halt das Schöne, dass du lesen kannst und dir es vorlesen lassen kannst. Da gibt es halt zumindest einen kleinen Trick, den man auf jeden Fall anwenden sollte, und das ist die Rotation ausschalten, weil jedes Mal, wenn du zu sehr wackelst mit deinem iPhone, dann rotiert er und dann liest er dir vor, dass der Bildschirm wurde rotiert, was mich in dem Augenblick halt gar nicht interessiert, und dann hört es auch auf zu lesen. Ich mache es halt immer so, dass ich das dann vorne so in die Jackentasche stecke, weil du kannst den Screen wirklich nicht locken. Ja. wenn du weiter zuhören möchtest. Ja, und inhaltlich? Ja, also inhaltlich war die eine Geschichte, ich meine, wir haben ja die 2 anderen Bios, waren es 2, ich glaube schon, also Second Coming und davor irgendwas anderes noch schon mal gelesen. Ah, und ja. So die, ich weiß gar nicht mehr, was ich das anfange, wie das andere sich schimpfte. So diesen Zeitraum bis zu Next, den haben wir, glaube ich, schon zu Genüge auch erfahren, also ich zumindest. Ja. Und da waren halt nur ein paar mehr persönliche Dinge noch mit drin, die da ein bisschen mehr rausgehalten worden sind. Also irgendwie wie das mit seiner Tochter war und so weiter. Das ist ein bisschen, da wird ein bisschen mehr drauf eingegangen, wobei ich ja eh die gekürzte Fassung gehört habe. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch mehr in diese ganze persönliche Schiene geht. Ansonsten so eigentlich so das, was man erwartet hat, glaube ich. Also es ist so nicht wirklich, also für uns, die wir eh mit dieser Person irgendwie ständig uns auseinandergesetzt haben, ist es ganz nett, nochmal so ein, also ist so klar nochmal erzählt zu bekommen, wie denn so das weitere Leben war da und jetzt auch, wie das mit der Krankheit war dann später auch, ja, weil das war ja komplett geheim gehalten lange Zeit. Also das, da gehen sie auch ziemlich ins Detail, aber es ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Also wenn einen der Mensch interessiert, dann ist es ein gut geschriebenes Buch, finde ich, mit auch ganz netten Anekdoten und Informationen, aber es ist jetzt nicht, muss man jetzt nicht. Nee, weil wenn man nicht auf Biografien steht oder so, dann kann man sich's auch sparen. Ja. Dann kann man sich immer noch den Mörs kaufen. Das Labyrinth der träumenden Bücher. So. Ja. Ist das denn toll? Hast du schon durch? Naja, also die sind alle recht ähnlich, aber das ist halt alles, das ist so eine seltsame Art von Fantasy, die er da schreibt. Okay. Und es macht immer sehr viel Spaß, die zu lesen. Da gibt's eine ganze Reihe. Ich meine, das erste Buch, was er damals geschrieben hat, war die 13,5 Leben des Captain Blaubär. Das war sicher der Grund, warum viele sich das gar nicht angeguckt haben, weil die da an den Blaubär aus dem Fernsehen gedacht haben. Aber es ist schon eher, also erwachsener geschrieben. Okay. Na dann. So als kleiner Tipp. Kleiner Konsumtipp am Anfang der Folge. Ja, wir haben irgendwie Kreuz und Quer hier schon alles umschneiden. Die Agenda komplett über den Haufen geworfen, schon von Google und jetzt irgendwie Walter Mörs. Aber dafür kommt jetzt mein Lieblingsthema. Apple TV. Ja, das ist halt auch so eine Geschichte, die so ein bisschen aus der Bio auch mit rausgeflogen ist, dass er halt in der Bio gemeint hat, okay, das ist Sache mit dem Fernsehen, I nailed it. So finally. Wer sich erinnert an, ich glaube, so war das die D8 oder so, also die Konferenz mit Walter Mossberg, da hat er mal gemeint, ja, wir würden ja gerne was mit Fernsehen machen, aber es macht alles keinen Sinn. Wir sehen da kein sinnvolles Modell und deshalb lassen wir das mal. Und jetzt ist es wohl so, dass er irgendein Modell gesehen hat oder dass sie auf irgendwas gekommen sind, wo der Gedanke ist, okay, das funktioniert und ist gut. Und deswegen ist mehr oder weniger klar, dass jetzt so wirklich ein Bildschirm-Fernseher-Ding kommen wird. Die Frage ist eher dann jetzt wann und wie es genau aussieht. Mhm. Und irgendwie aktuell rumort es halt auf die Gegend, dass es auch Siri-Unterstützung haben wird. Das heißt so, sprich mit deinem Fernseher Enterprise-Style. I don't know. Ja, du hast ja auch dich köstlich amüsiert über die 30 Rock, die 30 Rock Episode dazu, was eben auch dann den voice-gesteuerten Fernseher gibt, der dann irgendwie nicht mehr versteht, was man sagt, weil er zu laut ist. Vor allem der spricht halt mit sich selber, das ist großartig. Also der erkennt halt dann das, was er so sagt, wobei das Problem haben sie halt einfach behoben, indem sie da einen Knopf machen und fertig. Also das ist nicht, glaube ich, nicht das Problem. Also sowas passiert Apple nicht, sowas passiert vielleicht Microsoft, aber das Problem ist, glaube ich, eher, also für mich ist das Problem, es ist bestimmt für den amerikanischen Markt, ja, weil die werden auch irgendwie die Content-Anbindung so haben, dass sie entweder mit deren Kabelprovider zusammenarbeiten oder komplett dran vorbeigeht und halt nur übers Internet geht, aber da wird halt kein europäischer Content dann verfügbar sein. Und Anschlüsse wird das Ding auch keiner haben wahrscheinlich. Das ist auch tragisch. Also ich so eine Xbox und so will ich da schon dran flanschen. Und ich weiß nicht. Also ich werde ganz lustig. Also das wird spannend. Das kann eine riesen Bauchlandung werden, meiner Meinung nach. Die erste seit langem mal wieder. Aber mal schauen. Es ist auch so überhaupt nicht interessant für mich, finde ich. Ja. Also erstmal so, dass die Idee eines Geräts Fernseher ist einfach für mich keine mehr, die ich in meinem Leben irgendwo noch unterbringe. Also es ist ein Monitor. Ja, aber ich habe doch schon zwei Monitore, die stehen auf meinem Schreibtisch. Also ja, also ich finde es schade, wenn Apple das macht, weil es mich nicht interessiert und dann gibt es da so ein Apple-Produkt. Das jetzt hast du ja beim iPod auch gedacht, dann hast du ja sofort gekauft. Nee. iPod, das ist nicht wahr. Ich habe immer an den iPod geglaubt. Ich habe nie am iPod gezweifelt. Mal sehen. Mal sehen. Ich bin sehr skeptisch, was diesen Fernseher angeht. Man muss eben auch sehen, dass du damit eine Zielgruppe erreichen kannst, die halt noch gar nicht so computeraffin ist. Mich interessiert das auch nicht, die Bohne. Also ich habe ja gemerkt, mein Fernsehkonsum ist ja tatsächlich wieder ein bisschen angestiegen, aber halt rein auf dem Rechner. Okay, ja, aber... Ja, geht mir ähnlich. Also als ich meinen Fernseher abgeschafft habe, war mein Fernsehkonsum null. Aber mittlerweile hast du ja die ganzen Mediatheken und so weiter. Heute ist echt so eine Katastrophensendung. Ja. Nee, also ja, also ich gucke halt im Fernsehen, wenn ich es gucke, auf dem iPad mittlerweile. Ja. Und deswegen, also ja, vielleicht dann es ist einfach so dieser Modus von, ich sitze so weit weg von dem Monitor und gucke ein Video, den kann ich gar nicht mehr irgendwie. Da bin ich jetzt schon zu ADD verseucht, dass ich irgendwie mich auf einen kleinen Monitor konzentrieren kann irgendwie. Also, das ist, glaube ich, auch so ein persönliches Defizit. Entweder Beamer oder irgendwie, ich hab's direkt vor der Nase. Oh ja, wann war denn das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, also auf der Couch und da hinten steht so ein Gerät, das so weit weg steht, damit man die schlechte Auflösung nicht bemerkt? Schon komisch. Naja, mal gucken, was Apple da macht. Ja. Für mich ist es halt nach wie vor mein Konsolenmonitor und den habe ich eh, also für mich hebt es nicht viel. Also ich würde jetzt nicht das fette Mega-Display ersetzen, weil wieso? Also das ist nach wie vor auch das Problem, das ich an der Stelle sehe, dass so ein Fernseher, also selbst für die traditionellen Kunden ist ein Fernseher kaufen so ein großes Ding. Ja? So ein Fernseher kauft man und er hält halt zig Jahre. Das heißt, in den Markt kann man sich nur ganz langsam reinkrebseln. Und vorher floppt es vielleicht schon wieder. Also die mit der Setup-Box ist eigentlich schon gar nicht schlecht. Naja. Nun ja, wir warten ab und jammern dann gegebenenfalls oder vor Ort. Lachen laut. Ja, oder so. Oder kaufen es alle. Aktien. Ja, mal sehen. Wir haben hier so noch Kleinkram, der uns irgendwie so ein bisschen reingelaufen ist heute. Ja. Mir ist aufgefallen, und das mag jetzt der eine oder andere wissen und mich auslachen, aber mir war es neu, wenn ich aus dem Finder auf das Terminal-Icon im Dock einen Folder drage, dann geht der da auf. So, das Terminal. Neues Terminal-Fenster mit in diesem Ordner seiendem Prompt. Ja, ich habe natürlich so Knöpfe auch für Terminal hier im Finder installiert und der ganze Kram. Aber das war mir neu, dass ich auch so ganz ohne einfach so den Folder auf das Icon im Dock tracken kann und dann da ein neues Terminal bekommen. Das finde ich voll super. Und sehr praktisch. Also gerade so dieses mit CD irgendwas im Finder wohin navigieren, ist echt nervig. Also eben nicht im Finder, sondern im Terminal. Ja, da gibt es natürlich auch wieder so ein Auto-Jump und den ganzen Schmarrn. Aber ich finde es einfach ein cooles Ding, dass ich bis jetzt, ist mir das komplett, keine Ahnung, vielleicht ist es auch neu in Laien. Irgendwer hatte mir das erzählt. Ich habe aber vergessen, wer das war. Wir hatten das mit auf dem Tab, auf das Tab-Dragon, aber auf das Icon im Dock noch nicht. Ja, nee, das nicht. Ja, ja, ich finde das auch toll. Yay. Gerade weil dieses im Fallsystem rumhühnern mich ziemlich nervt. Rumhühnern. Das ist schön. Das muss ich mir merken. Ja, dann habe ich noch eine Frage gehabt. Okay. Ein kleines Tidbit. iCloud. Ich habe mich ja gefreut. iCloud. Und iWork. Und habe das dann angemacht, aber auf meinem Computer landet da nichts. Und jetzt habe ich mal ganz kurz nachgelesen. Anscheinend muss ich das tatsächlich, was die Mac-Anwendung angeht, per Hand machen, dass die Dokumente da... Du meinst das mit iWork und dem ganzen Kram, oder? Ja, ja, genau. Also da fehlt halt das Update noch. Immer noch. Immer noch. Ah, okay. Das ist echt, das kann man anprangern. Ja. Also ich habe mir das nämlich auch gedacht, so, deshalb habe ich es auch mal versucht anzumachen, aber auf dem Desktop kannst du es noch nicht anmachen, aber iCloud auf dem Desktop geht eigentlich seit 7.2. Ja, aber in Pages und in Keynote und so ist halt einfach noch kein Support dran für iCloud. Genau, aber das verstehe ich noch nicht. Da also, kam noch kein Update. Ja, aber das wären mit bitte die ersten, oder? Gibt es schon irgendeine Software, die iCloud auf dem Desktop dann benutzt, oder geht es halt vielleicht einfach mit der 7.2 noch nicht und erst mit der 7.3? Weiß ich jetzt nicht, ob das... Weiß das auch nicht. Wir haben ja da uns nicht wirklich reingegraben. Aber ich finde es schon auch peinlich, dass es noch nicht geht. Also es wäre schon... also ich hätte es erwartet, dass es wirklich zu dem Zeitpunkt dazu kommt. Ich habe halt so ganz unbefangen hier iCloud angeworfen und dann da mein Dokument aufs iPhone und da ein bisschen editiert und dann habe ich mir an den Rechner gesetzt und war enttäuscht. Und natürlich kann ich dann auf die Webseite surfen. Oder kann ich überhaupt auf die Webseite surfen und das mir dann da runterziehen? Keine Ahnung. Auf die iCloud-Seite, da kannst du zumindest hin und da hast du eine Sektion dafür. Hm. Bei mir hieß das immer so, lad dir mal die Updates runter. Also ich war bitterlich enttäuscht. Du kriegst es halt über iCloud. Über iTunes kriegst du es raus, das Dokument. Halt über iTunes-Sharing. Über iTunes. Ja. Ja, ja, ich sage jetzt nicht, dass es gut ist. Ich sage dir nur, so ging das theoretisch auch. Use Pages. Ich mache ein neues Briefpapier. Naja, ist doof. Ja, ist auch so. Nicht ganz so doof ist, dass es jetzt neues Open Source gibt von Apple. Ja. Und zwar irgendwie so, also ich mich hat es überrascht. Das ist kein Videocodec. Ja, nee, es ist ein Audio-Codec. Sie haben den Apple Lossless, den ALAC-Codec haben sie geopensourced. Mhm. Warum? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich ist irgendwie eine Lizenz abgelaufen oder so oder ein Patent ausgelaufen und jetzt können sie es an. Keine Ahnung. Gibt es den überhaupt noch in irgendeiner Form in Benutzung? Hä? Der ist überall drin im System. Ich weiß, aber ist es noch so, dass ich, kann ich bei iTunes überhaupt noch so lossless kaufen? Nicht, oder? Ich kann 256 kaufen. Du konntest bei iTunes noch nie lossless kaufen, oder? iTunes Plus war am Anfang lossless und mehr Qualität. Ach ja, stimmt, das haben sie abgeschafft. Und dann war es DRM-frei. Ja, ja, richtig. Und jetzt ist es nur noch DRM-frei. Ja. Und hat es gar nicht mehr Plus. Nein, Plus war schon... Ist Universal jetzt. Sie haben so. Mit dem DRM frei haben sie auch umgestellt, dass Plus irgendwie mehr Bits bekommt. Das sind jetzt irgendwie 256K AAC und... Ja, und nicht mehr lossless ist. Ja, ja, ja. Aber also halt weniger, also... Ja, wie also, siehst. Ja. Ich möchte denjenigen sehen, der diesen Unterschied zwischen 256K und lossless hört. Aber... Egal. Auf jeden Fall, das ist jetzt kostenlos und gratis und Open Source und super toll und Apache-Lizenz und ist ein Lossless-Codec. Wenn man noch einen Lossless-Codec außer FLAC braucht, dann kann man den auch noch hernehmen. Ja, oder wenn man was konvertieren will für sein iOS-Gerät, was man noch in FLAC hat, weil FLAC selber wird ja nicht abgespielt auf den iOS-Geräten. Nee, aber das ging ja vorher auch schon. Das Konvertieren, aber eben nur... Du kannst es dir jetzt selber schreiben. Also du kannst dir selber ein Kommandozeilen-Tool zum Konvertieren oder sowas machen und musst nicht irgendwie iTunes benutzen. Das ging ja vorher auch. Also, alles, was jetzt irgendwie im Programm auf Mac und iOS geht, das ging ja vorher über Core Audio schon alles. Ja, dann. Aber du könntest halt jetzt auf Linux zum Beispiel. Was war das nochmal? Und das ging ja vorher auch, aber du kannst jetzt offiziell, egal. Auf jeden Fall, es ist jetzt Open Source und toll. Also es gibt da irgendwas, was. Naja. Das hat jetzt keine Auswirkungen. Ganz kurze Frage jetzt mal so zwischendrin, weil das hier noch nicht in unserer tollen Liste steht. Benutzt ihr denn Siri noch? Ja. Also gerade. Was denn? Ja, wir haben es mal 4S geklaut und da fragst du mich sowas. Das ist doch eine Sauerei. Ja, okay, das hatte ich vergessen. In die Wunde. Es sieht so. Okay. Also. Aber redet mal, ich mache mal ein bisschen iCloud. Bis zur letzten Sekunde benutzt, aber weil ich auch schon gehört habe, ja, das ist ja so ein Schnickschnack, den man dann einmal ausprobiert und dann nicht mehr. Also ich benutze es sehr intensiv immer noch. Ja, ich benutze es auch weiterhin. Also gerade für so Sachen wie Termine eintragen, Reminders eintragen, mal schnell einen Timer machen, irgendwie so Wäsche waschen oder Wäsche waschen nicht, weil da habe ich ja einen Twitter-Account für, aber Tee kochen und so Kram. Und also gerade die Sachen funktionieren sehr gut. Ja. Suchen tue ich damit eher weniger. Ich benutze auch hauptsächlich so diese Timer-Funktionen und Erinnerungen. Hm. Und zum Diktieren benutze ich es auch. Ja, genau. Recht viel. Also gerade so eine SMS schreiben, wenn man gerade läuft oder so, ist toll dran. Ja, also ist jetzt nicht nur Schnickschnack, hilft tatsächlich auch, finde ich. Ja, es gab durchaus auch Features, die mehr gelobt wurden, also jetzt nicht bei dieser Iteration, sondern insgesamt, die ich dann viel weniger benutzt habe. Für mich ist es schon ein integraler Bestandteil von dem Update. Ja, ein Mehrwert. Ein Mehrwert. Ja. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil Dominik so abgelenkt ist, aber wird schon passen. Wir zwei waren gestern Abend, gestern Abend, oder? Genau. Ja. Ist eh wurscht, weil es kommt ja, egal. Wir waren auf einer Buchvorstellung, mehr oder weniger war das, glaube ich, oder? Mhm. Genau, jetzt müsste ich den Buchtitel... Prima Leben ohne Privatsphäre. Ja, das war der Untertitel, ne? Post-Privacy, Prima Leben ohne Privatsphäre. Der Plomlompom ist nach München gekommen und hat sich da auf ein Podium gesetzt und hat mit Dirk von Gehlen, der das jetzt.de Magazin macht, also die Internetseite, ja, hat sich da Fragen gestellt und die haben dann diskutiert. Das war so eine Veranstaltung von der Petra Kelly Stiftung. Mhm. War ganz spannend, weil Plom nochmal einen ganz guten Abriss da gegeben hat von seiner Post-Privacy-Theorie. Und was ich sehr spannend fand, war das Publikum. Ja. Weil es eben nicht dieses typische Social-Media-Netz-Politik-Publikum war. Keine roten Irokesen? Keine, ja. Mau. eher weiße Dauerwellen und... Ja, genau. Also sehr gemischt, tendenziell ja sogar ein bisschen älter. Mhm. Und die Leute haben da ganz interessiert zugehört, hatte ich auch das Gefühl. Ja, ja. Also es war halt dadurch, dass es halt in Evangelische Akademie ist das, glaube ich, oder? Das war der Ort. Ich weiß nicht, inwiefern das und irgendwie... Soweit ich es mitbekommen habe, da kommt auch schon Stammpublikum einfach. Mhm. Ja. Also da, als ich gekommen bin, haben sich da auch gerade zwei Damen begrüßt und dann meinte sie, ja, heute geht's mal nicht um den Islam. Und so. Sehr ungewohnt. Ja. Und fand ich auch lustig an der Stelle. Naja, aber es war ein schöner Vortrag, eben auch, weil er das Buch nochmal mehr oder weniger im Schnelldurchlauf nacherzählt hat, was auch ganz hilfreich ist, weil Amazon hat das ja verpeilt, irgendwie dieses Buch rauszuschicken, wie es aussieht. Ja. Das hätte ja eigentlich gestern schon erscheinen sollen und bis jetzt ist es aber irgendwie bei keinem noch angekommen, wie es aussieht. Es scheint, als wäre dieses Buch, so man dem jetzt nur von diesem Vortrag aus urteilen kann, dann doch irgendwie gar nicht so radikal, wie im Vorfeld irgendwie alle schon schreien. Ne? Und wie man es vielleicht erwarten könnte, wenn Plom Lom Pom da irgendwie was schreibt. Also auch wenn Plom Lom Pom, also Christian Heller, vielleicht sollte man das auch noch dazu sagen, auch wenn er ja sozusagen der Vorreiter dieser Post-Privacy-Idee ist, hat er ja gar nicht so viel mit der Spackeria zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber auch die Spackeria, das Interessante finde ich immer dran, dass sie auf eine Art und Weise sehr radikal sind, aber auf der anderen Seite dann auch wieder sehr pragmatisch damit umgehen. Also die Theorie ist sehr radikal, aber wie man dann so im normalen Leben damit umgeht, viel pragmatischer, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass der Diskurs halt grundsätzlich dann immer so in die Extreme getrieben wird. Mhm. Also, und manchmal ist es hilfreich, manchmal ist es überhaupt nicht hilfreich. Und ich glaube aber, dass vielleicht dieses Buch mal so ein Punkt sein kann, wo man mal unaufgeregt weiter diskutieren könnte. Also weil ja schon auch irgendwie gesagt wird, hier so da geht der Trend hin und da kann man jetzt was machen und da kann man auch vielleicht einen neuen Datenschutz irgendwie sich überlegen, der da dazu passt. Ja, aber momentan haben wir das Problem, dass wir irgendwie nicht wissen, wohin und dass das alte Zeug halt irgendwie nicht mehr funktioniert so wirklich. Also ich nehme an, dass das Buch eine sehr gute Diskussionsgrundlage ist, also genauso für die Kritiker, weil du kannst natürlich da auch dann ganz gut sehen, wo sehe ich, wo finde ich, dass er falsche Voraussetzungen setzt oder einfach auch, wie gehe ich mit der Zukunftsvision um? Ich glaube, er macht ein paar Vorschläge. Dann am Ende des Buches, da ist er ein bisschen im Vortrag drüber hinweggegangen, ja. Wie man damit umgehen kann zukünftig. Ich fand auch die Diskussion mit Dirk von Gehlen ganz spannend. Der hat ein paar kluge Sachen gesagt, ein paar eher nicht so tolle Sachen fand ich. Also zum Beispiel Dirk von Gehlen wollte gerne diese Grenze zwischen privaten Daten und öffentlichen Daten ganz klar ziehen wieder. Ja, ja. Also das kennt man ja aus der deutsch erweiterten Hackerethik, dass private Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Was natürlich das Problem ist, dass diese Grenze immer weiter verschwimmt. Und das einfach zu ignorieren, ist schwierig. Also zum Beispiel bei den Piraten gibt es ja dieses Liquid-Feedback-System, wo man sich beteiligen kann an politischen Prozessen. Und das war genau diese Schnittstelle, wo wo dann die einen argumentiert haben, das sind öffentliche Daten und die anderen haben argumentiert, das sind private Daten. Also sobald ich mich politisch engagiere, ist das öffentlich oder privat und dann hast du halt einen riesig großen Graubereich mittlerweile durch die Veränderung der Technik und kannst da einfach nicht mehr sagen, da ziehe ich jetzt die Grenze und behandle das eine so und das andere so und dann sind alle glücklich. Hm. Sondern du musst eben auch beginnen mit Graubereichen umzugehen. Also ich sehe dieses Problem auch immer wieder bei dieser Trennung zwischen kommerziell und nicht kommerziell. Richtig. Also da werden dann Gesetzesentwürfe gemacht oder Ideen gesponnen. Ja, nicht kommerzielle Daten, die darf man frei kopieren, also die Privatkopie und kommerzielle Daten, die muss man lizenzieren. Das klingt erstmal alles auf den ersten Blick total toll. Aber wenn man dann halt genauer hinsieht, ist der Graubereich so groß geworden, dass so einfache Lösungen halt nicht mehr funktionieren. Und da muss man mit umgehen. Und mit umgehen meine ich halt immer, es nützt halt nichts, die Realität dazu, sich der Realität zu verweigern und zu sagen, nee, wir trennen das halt einfach. Ja, also sehr trennt's. Das Problem ist halt, den Daten an sich wohnt halt keine Qualität inne. Ja, sondern ja, gut, man kann natürlich jetzt noch das noch ein Bit einführen, privat, öffentlich, je nachdem, wie genau, du das setzt. Überall die Metadaten noch dran kleben. Ja, nee. Ja, genau. Aber dann muss ich da auch wieder jemand dran halten und dann sind wir wieder bei DRM ja, und dann ist es auch doof. Ja, dann gibt es ja auch keine Netzneutralität mehr und dann kann man anhand dieses Bits filtern, private Daten gehen dann langsamer durch die Netze. Vielleicht ist das die große Lösung dafür, wie genau. Wir mit der Privacy die privaten Daten umgehen. Einfach so weit ausbremsen durch die fehlende Netzneutralität, dass sie sich gar nicht verbreiten können. Ja, genau. Das ist vielleicht ein Ansatz. Selbst löschen. Also zufällig, die werden einfach zufällig mit so 50% Chance gar nicht mehr weitergeleitet. Genau. Private Datenpakete werden einfach mit 50% Chance gedroppt. Genau, richtig. Ja. Da fehlen mir wieder, das ist dann die Quality of Service. Nee, aber die Diskussion ist spannend. Ich sage es auch immer wieder, ich würde mir wünschen, dass die Gegenposition, also die Datenschützerposition, auf eine ähnliche Weise vielleicht auch so ein Gegenbuch schreibt. Ich sehe das in den Datenfressern jetzt nicht unbedingt, sondern ein positives Gegenbuch. Also die Welt wird toll und ich stelle sie mir mit Datenschutz so toll vor. Ja. Also genau, das ist auch stimmt. Das ist der eigentlich, dass der Utopie gegen Dystopie steht. Immer. Ja, genau. Das ist sehr, sehr schade, sondern ich hätte gerne eine Utopie der Datenschützer. Stimmt. Das ist ein interessanter Punkt, ja. Mhm. Ja. Naja, aber ich denke auch als Hardcore-Datenschützer sollte man sich dieses Buch vielleicht reinziehen. Der Herr von Gehlen meinte ja gestern auch, Gehlen? Ja. Dick von Gehlen. Meinte ja gestern auch so, er hätte sich, obwohl er sich eher auf die andere Seite in Anführungszeichen verortet, da durchaus, durchaus viel mitgenommen aus dem Buch. Ach ja, übrigens, das wollte ich noch ansprechen. Er hat nämlich auch noch einen sehr interessanten Gedanken geäußert. Und zwar, Christian Heller hat davon geredet, dass es ein Vollzugsdefizit gibt beim Datenschutz und dass er sehr froh ist, dass es dieses Vollzugsdefizit gibt. Mhm. Da gab es ja letztens so einen Artikel, wenn wir den Datenschutz einhalten würden, müssten wir das Internet zumachen. Ja. Und das fand ich ganz spannend, dass man Gesetze hat, die nicht dafür da sind, dass sich wirklich jeder dran hält, sondern die dafür da sind, dass die Allgemeinheit, dass der Mittelwert sich dran hält. Also wie im Straßenverkehr. Ich finde es einen spannenden Gedanken, den man mal weiter denken muss, wie sich das verhält und ob sowas überhaupt möglich ist. Ich sehe es ja in so einem Gesetzessystem, ist ja Umsetzungsdefizit sehr negativ besetzt. Also wenn ein Gesetz nicht umgesetzt wird oder nicht angewendet wird, dann muss man die Gesetze verschärfen oder das irgendwie besser durchsetzen. Aber diese Chance, dass sich so klein, also so Minderheiten nicht an eine allgemeine Regel halten und dass das nicht schlimm ist, sondern dass es dann schlimm wird, wenn daraus eine Mehrheit wird, die sich nicht dran hält, da will ich auf jeden Fall mal weiterdenken. Das war für mich ein neuer Gedanke gestern, den ich so mal aufnehmen wollte. Also ich hatte da Schwierigkeiten, mich reinzudenken, weil ich diese Autoverkehr-Metapher sofort... Die hat mich da sofort rausgebremst. Ja, ich weiß, dass die einen immer sofort rausbremst, aber sie war in dem Sinne gar nicht so gemeint. Oder vielleicht war sie so gemeint und ich bin auf einen anderen Gedanken gekommen. Ja, ich glaube auch, weil ich habe halt gedacht, so das Auto hat ja schon den Vorteil, dass es per se keinen gibt, der ständig aufs Gas drückt und du da irgendwie die Kontrolle verlierst. Ja? Sondern so ein Auto, da bist du schon im Idealfall Herr der Lage, wenn du da drin sitzt. Und wenn du da zu schnell fährst, dann bist du dir bewusst, was du da machst. Ja. Ja? Und das ist ja eben genauso der Unterschied dann, dass du eben mit der technischen Entwicklung und dem Geist, dem Internet innewohnt, eher das Problem hast, den Überblick zu verlieren, wo jetzt gerade was passiert und wer welche Daten über dich gegebenenfalls sogar errechnen kann und noch gar nicht erst zugreifen braucht. Und da ist ein bisschen für mich der Disconnect da, wo ich dann so gesagt habe, Autoverkehr, nee. Ja, wie gesagt, aber manchmal kann man halt auch in so platten Autovergleichen dann nochmal ein Körnchen finden, wo es sich lohnt, weiterzudenken. Und das ist für mich eben diese Fuzzy-Gesetzesanwendung, die an den Rändern ausfasert und auch das Ungewollte teilweise zulässt, weil das oft notwendig ist. Oft nennen wir das auch Kunst. Dass der Regelbruch halt notwendig ist. Datenschutzkunst. Oder gut ist, wenn er in kleinem Maße passiert. Nun ja. Also da waren noch ein paar spannende Gedanken. Es gibt da noch viel zu denken. Ja. Und ich denke, das Buch kann ein Startpunkt dafür sein. War das dann eigentlich aber auch interaktiv oder war das im Endeffekt nur so Vortrag und die zwei quatschen und dann? Es gab auch so zwei, drei Fragen dann zum Schluss. Ja. Wobei diese Plenumsfragen selten jetzt nochmal einen richtigen Dreh geben. Aber ist dir auch keiner eingefallen? Mir fällt das oft auf. Ja, es ist dann wirklich netter, sich hinterher nochmal zusammenzusetzen und darüber zu diskutieren, als so eine Plenumsfrage zu stellen. Ja. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Kommen wir gleich zum passenden netzpolitischen Ereignis diese Woche. Es gibt einen zweiten Teil zum Thema Staatstrojaner. Ist es nicht schon der vierte Teil jetzt? Nee, ja, also es gibt auf jeden Fall eine zweite Version dieser Software. Genau. Ja, und es wird alles noch viel peinlicher, als es eh schon war. Ich war jetzt so viel unterwegs, dass ich das nicht so genau mitgekriegt habe. Da musst du jetzt noch mal ein bisschen. Ja, also ich denke, am Dienstag oder so oder Mittwoch hat der CCC eben bekannt gegeben, dass bei ihnen jetzt noch eine neuere Version dieses Staatstrojaner von Digitask aufgeschlagen ist und dass sie die auch mal durch den IDA Pro gejagt haben, also durch den Disassemblierer und durch das Reverse Engineering Tool quasi. Und mal so einen Vergleich gemacht haben, so was hat sich wirklich getan im Vergleich zu der 3 Jahre alten Version, jetzt mit einer Version, die wohl aus dem vom Ende des letzten Jahres stammt. Und das Resultat ist halt, ja, sie haben ein bisschen was gedreht, ja, sie haben Authentifizierung ein bisschen geändert. Ja. Es ist aber nach wie vor alles so schlecht, dass es im Prinzip keinen Unterschied macht. Also da wird immer noch ein AES-Verfahren verwendet, das halt relativ einfach zu entschlüsseln ist, das mehr irgendwie verschleiert als verschlüsselt, weil da irgendwie der ECB-Modus benutzt wird. Es ist immer noch derselbe AES-Schlüssel im Übrigen auch, wie im ersten Trojaner. Ja, also es ist nach wie vor ein fest gebrannter Schlüssel, der für alles verwendet wird. Auch sonst hat sich wohl wenig getan, was die gesetzeswidrigen, verfassungswidrigen Features so angeht. Naja, Software wird halt auch immer fürs Publikum programmiert. Tja. Das heißt, ich kenne das ein bisschen so aus dem Webdesign, wenn dann Webdesigner sagen, nee, das geht nicht. Klar geht das, wenn man sich dann noch, aber wenn der Kunde das nicht merkt, da sitzen natürlich nicht die Leute, die da Experten sind. Ja, und auf keinen Seiten. Aber mal ganz ehrlich, wie viele gibt's denn, die das machen könnten, vernünftig? Die nicht jetzt im CCC sitzen. Man soll es ja auch eher bleiben lassen. Ja, eben. Also das ist ja so. Das ist doch die Erkenntnis. Klar könnte jemand so ein Ding so machen, dass es halbwegs sinnvoll ist, da trotzdem noch gibt es die grundsätzlichen Probleme, die damit einhergehen. Die normale Industrie an der Stelle, der traue ich das nicht zu, das wirklich gut zu machen. Also vielleicht noch so ein. Also sagen wir so, in einer Welt, in der ein vernünftiger Bundestrojaner möglich ist, gäbe es auch ein gutes Photoshop. Zum Beispiel. Nee, glaube ich nicht. Also ich denke schon, dass du mit genügend Geldaufwand und Kenntnis der Szene in Anführungszeichen irgendwo einen Blackhead findest, der dir einen ordentlichen Trojaner programmiert. Ja? Also Aber dann musst du wiederum dem vertrauen. Du müsstest ja eigentlich dann, wenn du das in Auftrag gibst, müsstest du mindestens zwei unabhängige Parteien haben, die sich gegenseitig da kontrollieren und das auseinandernehmen. Ja, also der Aufwand des Ganzen ist rein serviceindustrietechnisch. Ne? Es wäre schon machbar, da einen qualitativ hochwertigen Trojaner sich programmieren zu lassen. Ja, das machen ja die bösen Jungs auch. Ja? Aber der Punkt ist halt. Ja, wobei die nicht juckt, wenn da jemand reinhackt. Das ist ja genau der Punkt. Der Intent einen Trojaner zu bauen, ist ja da möglichst alles aufzumachen und möglichst viele Daten und der Rest ist mir wurscht. Ja. Deswegen kann dieses Projekt ja fast nicht funktionieren, weil diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, dass das korrekt ist und so, das interessiert ja im Normalfall kein Schwein. Das ist halt einfach nicht leistbar. Ja, also so revisionssichere Protokollierung und so Blödsinn, ja, das ist halt einfach, nee, das kannst du vergessen. Ja, und auch es ist halt auch an sich, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, das ist komplett das falsche Mittel. Ne? Also ich kann nicht was beobachten, dadurch, dass ich es verändere. Ich sehe da so ein bisschen ein ähnliches strukturelles Problem wie jetzt bei dem Wahlcomputer damals. Da gibt es einfach so wirklich ein Problem, das du nicht umgehen kannst damit. Klar kannst du es technisch besser machen und du Sachen minimieren, aber du kriegst das grundsätzliche Problem nicht weg. Also in dem Fall eben auch, dass du die Maschine veränderst, die du beobachtest, automatisch damit, wenn du sie so kontrolliert beobachten willst, damit du möglichst wertvolle Daten hast oder möglichst sichere Daten, bist du wiederum so tief im System, dass du auch gut bescheißen kannst. Ja? Hm. Das kriegst du da nicht raus. Ja? Also das klappt nicht. Macht keinen Sinn. Alles doof. Ja? Ja. Und man überbietet sich ja derzeit jetzt auch wieder mit irgendwie aberwitzigen Aussagen. Irgendwie Uhl wollte jetzt die Digitask-Leute beim Bund anstellen, weil irgendwie Digitask in Zukunft ja wahrscheinlich weniger Aufträge bekommt jetzt. Und wir sollten das ja intern machen, also einfach mal die Leute einstellen. Das ist die haben optimal. So gute Arbeit geleistet. Ja. Ja, aber das ist aber. Ich habe euch jetzt so euer Leben versaut, also kommt doch mal rettig mit. Das ist ja mehr Seilschaft als alles andere. Ja, das ist eben, glaube ich, auch das Hauptproblem an der Geschichte. Ja. Und aber an sich muss man auch sagen, nehmt ihr das noch? Also ich weiß nicht, ich habe nicht so wahnsinnig viel Schnittstelle zu, was wirklich in der Öffentlichkeit passiert, so was ein Öffentlichkeitsthema ist, weil ich zu sehr in dieser Netzblase irgendwie drin bin. Aber ich habe so das Gefühl, dass nach außen hin so dieses Thema schon wieder auf dem absteigenden Ast ist. Rettungsschirm ist wichtig. Eben. Ja, also das finde ich halt mit Hebeln. Ja. Und Gaddafi war gestorben. Gestorben ist sehr optimistisch an dieser Stelle, ja. Aber ich denke, ich weiß ja nicht, ob jetzt auch durch diese zweite Enthüllung, ob das nochmal wirklich ins öffentliche Bewusstsein kommt und ob das Konsequenzen hat. Ja. Also ich wage es mittlerweile zu bezweifeln, dass da jetzt noch viel passiert. Ich glaube, das ist schon wieder vorbei, das Thema. Ja, Fukushima ist jetzt wieder am Start. Und Wombat. Wombat? Wir müssen mal so einen seltsamen News-Podcast machen. Was, Fukushima ist am Start? Ja, irgendwie Messwerte, die Strahlungswerte, die weit höher sind als behauptet. Tja. Ist halt, also. Ganz was Neues. Ganz was Neues. Hätte man nie gedacht, aber wenigstens ist es wieder eine Pressemeldung wert. Also eigentlich ist ja Fukushima auch so komplett schon verschwunden gewesen und das ist halt nach wie vor ein Riesenproblem, dass sie nicht gebacken kriegen können. Naja, das wird auch so die nächsten 20 Jahre noch ein Riesenproblem bleiben. Genau. Naja. Aber kann man schon ab und zu mal wieder drüber schreiben. Ja, doch, ja. Aber ich denke eben auch, dass der Bundestrojaner oder der Staatstrojaner uns auch weiterhin begleiten wird. Ich denke, wahrscheinlich machen sie jetzt das also irgendwie dann die nächste Version selber mit den Leuten von Digitask und dann wird alles besser. Ja. Ja, aber kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ich wollte berichten darüber, dass ich die iTunes-Podcast-Integration nicht mehr benutze. Du tauchst ja nicht mehr in den Podcast-Statistiken auf. Doch, glaub schon. Oder nee, aber nicht in den von iTunes. Nee, also stimmt. Ja. Zumindest nicht in den. Ja, schrecklich. In dem größten Verzeichnis aller Podcasts. Was machst du nicht mehr? Das wollte ich ja gerade erklären. Ich war ja lange Verfechter von, ich benutze iTunes für meine Podcasts, weil dann synkt das alles und ist voll toll. Ja. Und jetzt, seit ich hier umgestiegen bin auf iOS 5, jetzt auf die finale Version, habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich mal dieses Podcast auf dem Device laden aus, ja, ganz ohne iTunes, irgendwie mit einer Third-Party-Software die Podcasts direkt auf dem iPhone abonnieren und auch runterladen. Mhm. Und ich benutze dafür momentan Instacast. Das ist so das Ding, das ich am wenigsten schmerzhaft finde. Ich habe da auch viel dran auszusetzen im Zweifel, aber es ist von den Sachen, die ich ausprobiert habe, und das waren dann durchaus einige, von Podcast über Downcast, über Pocketcast, über den ganzen Kram, ist es das, was mir am wenigsten wehtut und was am besten funktioniert. Mhm. Und umgekehrt stelle ich aber jetzt fest, jetzt habe ich wieder zu wenig Podcasts abonniert. Also vorher hatte ich den Fall, ich hatte zu viele Podcasts abonniert, obwohl es die gleichen waren. Ja, aber ich hatte irgendwie immer, das war zu viel in iTunes drin und zu wenig auf meinem Telefon. Und dann hat sich das immer angehäuft. Ja, jetzt habe ich aber das umgekehrte Problem. Ich kriege die Podcasts zu schnell weggehört, weil ich es direkt hier auf dem Ding habe. Und wenn ich nichts mehr habe, dann mache ich Reload und dann kommt vielleicht was. Und jetzt muss ich wieder mehr Podcasts abonnieren. Ja, ich würde jetzt nicht Wi-Fi-Sync erwähnen, oder? Weil das wäre ja auch sowas. Geh mir weg mit diesem Wi-Fi-Sync. Der funktioniert ja überhaupt nicht, tut mir leid. Ja, das ist schon peinlich, gell? Das ist so die Aussage, die ich eigentlich fast überall gehört habe, und selber habe ich sie in der Beta probiert. In der Finalen dann nicht mal nochmal, weil ich hatte einfach Angst. Ja, so das ist so der Zustand von Wi-Fi-Sync, und alles, was ich gehört habe von den Leuten, die es in der Finalen erst benutzt haben, war auch so. Aber das wäre eigentlich auch so für dieses Problem gedacht gewesen, dass halt die Podcasts dann einfach sich drüber sinken, egal ob du ansteckst oder nicht. Gut, passiert nicht. Ich habe Instacast auch ausprobiert. Mir fehlt zweimal Geschwindigkeit hören. Hm. Ohne zweimal Geschwindigkeit hören ist Podcast hören für mich fragwürdig. Also da kann ich halt nicht alles hören, was ich so höre. Ja. Also ich weiß nicht, ob die durch Zauberhand auf mein Handy gekommen sind, aber ich habe so das Gefühl, dass bei mir Wi-Fi-Sync klappt. Du hast Wi-Fi-Sync an und es klappt. Naja, es sind so Dinge auf meinem Handy erschienen, die ich da nicht draufgeladen hatte. Und ja, die Apps machen ja nochmal extra, aber hast du Wi-Fi-Sync angemacht? Ich habe alles angemacht, alles. Okay, aber du hast auch nur wirklich... Nee, das passt eigentlich. Okay, du hast Wi-Fi-Sync und noch keine Probleme gehabt. Das ist auch schön. Eine Sache, gut, ich weiß nicht mal, ob ich Probleme gehabt habe. So soll es doch sein. Genau, ich habe es mich nicht mal getraut, weil ich hatte einfach immer irgendwie echt lange gesynkt und ich wusste nie wann und wie, und ich kann dir gar nicht konkret sagen, was meine Probleme waren. Ich habe aber gemerkt, es macht keinen Spaß. Ja. Also ich habe mit Wi-Fi Sync immer den Zustand gehabt, dass es eine Zeit lang ganz okay funktioniert hat, ja, und dann halt irgendwann so die zwei Libraries auseinandergelaufen sind. Ja, also alles nur nicht Sync, ja. Irgendwann dann auch so schön so Geschichten, jetzt kann ich nicht mehr synken und so, und silently failen und der ganze Kram. Ich glaube, ich habe auch so einen Error irgendwas bekommen dann mal mit der Zeit. Also diese Fehler, iTunes-Fehlermeldung, die dann nur die Nummer zurückgibt. Ich weiß nicht mehr genau welche. Minus 71 oder so, keine Ahnung. Naja, also für mich funktioniert das auch nicht. Aber eine Geschichte, die ich trotzdem erwähnen will, weil sie so ein bisschen schräg ist und ich sie noch nicht genau geortet kriege. Lisa hat mich darauf hingewiesen und ich habe es auch selber bemerkt. Die Podcast-Hörpositionen und auch die Positionen von Hörbüchern synken sich außerhalb dieses iTunes-Sync. Also das geht über das Air, über die Luft in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, ob sie es an iCloud mit dran gehangen haben. Das hängt an iCloud. Oder ob es an dem iBooks-Sync mit dran hängt. Keine Ahnung. Ich habe alles an auf allen Devices jetzt. Deswegen kann ich es auch. Aber es ist auch nicht wirklich getestet. Es ist auch nicht wirklich instant, aber es war zumindest so. Also gerade das Steve Jobs Hörbuch habe ich auf mehreren Geräten gehört und da war dann immer die richtige Position am Start. Ja, und das fand ich schon sehr praktisch. Also das ist das erste Mal, dass diese Positionssynkerei gut funktioniert hat, weil wenn du immer einmal Roundtrip iTunes hast, das langt eigentlich nicht für so Podcasts und Kram. Ja, genau. Aber deswegen Instacast für mich nicht so, weil kein 2X, und die anderen bin ich mir auch irgendwann überlegen. Ich brauche eigentlich auch nur ein Device, weil ich höre Podcasts, wenn ich ehrlich bin, eigentlich wirklich nur am iPhone. Ja. Dann könnte ich es auch innerhalb einer App haben. Ich habe jetzt mal so beides drauf. Mal gucken. Für mich funktioniert es, wie gesagt, mit Instacast besser als vorher. Kann ich ja mal ausprobieren für sich. Gut, wir haben jetzt nachdem wir letzte Woche schon live zur Spielemesse in Essen geschalten haben, schalten wir jetzt nicht ganz so live und gar nicht, sondern du erzählst einfach. Ja, endlich weiß ich, wie Audioboo funktioniert. ich war ja viel unterwegs. Erst war ich auf der Open Mind, über die ich auch nichts erzählen werde, weil die Videos immer noch nicht da sind. Dafür gibt's jetzt ein Skript deiner Rede, oder? Ja, genau. Es gibt ein paar von den Vorträgen als Textzusammenfassung auf Telepolis. Mhm. Ist jetzt schon wieder ein bisschen älter. Also mal gucken, dass du die vielleicht verlinken kannst oder so. Ja. war eine super schöne und super spannende Veranstaltung, aber wie gesagt, vielleicht erzähle ich dann nochmal was, wenn die Videos da sind, da kann man dann mehr Eindruck davon kriegen. Ja. Genau, und dann war ich letzte Woche in Essen auf der Spielemesse, das ist die größte Brettspielmesse weltweit. Deutschland ist ja der größte Brettspielmarkt weltweit und da kommen auch die ganzen ausländischen Firmen und stellen da ihre Spiele hin, bis, weiß ich nicht, wie viele Hallen die mittlerweile aufmachen. Ich habe mich früher immer in den ersten Hallen getummelt, die ersten beiden, und dieses Jahr habe ich es geschafft, dann hinter noch zur Halle 7 zu pilgern. Und das war echt spooky, weil die war so halb abgehängt. Und ganz hinten war dann irgendwie noch so ein Stand von irgendwelchen, glaube ich, Polen oder so, die dann so ein Horrorspiel da hatten. ja, und da halt gewartet haben, dass irgendjemand vorbeikommt, während vorne sich die Menschenmassen gedrängt haben, war dann da hinten aber kaum noch was los. Die haben mir ein bisschen leid getan. Ist eigentlich immer mal ein Besuch wert, wenn man so aus dem Ruhrpott kommt oder ja, so bis Köln kann man da durchaus mal so eine Tagesreise investieren und sich so die Spieleneuheiten ansehen. Ja, die beiden wichtigsten Sachen habt ihr ja letztes Mal schon angesprochen, nämlich die Carcassonne-Sache und natürlich das Spiel zum Film. Das Spiel zum Film? Zum Film. Iron Sky. Ja. Ich konnte es leider nicht ausprobieren. Schade. Ich habe überhaupt wenig ausprobiert. Das ist immer ein bisschen schwierig auf solchen Messen. Aber spannende Gespräche gehabt, unter anderem mit Guido, der auch Guido Heinecke, der auch sehr fleißig twittert über Brettspiele. Der hat einen Blog, der heißt Trick Track. Gibt es eigentlich ein französischer Blog, das ist jetzt die deutsche Version, de.tricktrack.net, also mit einem C jeweils, nicht CK, und schreibt täglich mehrere Artikel über Brettspiele. Ich bin da erst. Ja, der macht das hauptberuflich. Mehrere. Ja. Mhm. Der macht das hauptberuflich. Und ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Das war ganz spannend. Wir haben uns über den Spielemarkt unterhalten. Und ja, der macht das hauptberuflich seit einem Jahr und ich bin erst vor kurzem drauf gestoßen. Ist eine schöne Quelle. Es gibt ja nicht so viel über Brettspiele, wo so intensiv berichtet wird. Eine andere schöne Seite ist auch noch ein Blog, weil die sehr witzig geschrieben ist. Das ist, glaube ich, Spiele für Millionen oder so. Muss ich auch nochmal raus, was das ist. Also da kann man sich ein bisschen informieren. War ganz spannend. Genau, außerdem kann man dich auch in einem Fremdpodcast hören. Ja, genau. Das kam ganz spontan zustande über Twitter. Also Twitter ist wirklich für tolle Sachen gut. Und ja, da habe ich ein Interview gemacht. Genau, du warst beim Quop-Podcast. Genau. Ich kann auch verlinken Jungs an der Stelle. Gar nicht. Sven hat mir geholfen, in die Gamescom wieder reinzukommen, als ich da nicht mehr reinkam. Insofern, schöne Gruß. Ja. Siehst du, so. So ist das so mit dem Twitter. Kleine Welt ist klein. Gleich mal eine Errata schon mal in der Sendung noch. Instacast kann natürlich 2x und anderthalbfach und also sogar noch mehr. Das Problem ist, es ist UI-technisch ein bisschen beschissen versteckt, weil wenn man den Podcast startet, kriegt man die Anzeige gar nicht. Man muss auf das Cover doppelt tippen. Dann kriegt man oben nochmal eine extra Leiste, wo dann das Apple wie heißt das? Airplay-Menü, also rechts oben können wir Airplay machen und links oben kann man dann so ein einmal, anderthalb Mal, zweimal und auch langsamer machen. Also man kann sogar mehr. Danke mal, dass wir einen Chat anwesend haben, dann kann man das gleich machen, dann haben wir nächste Woche nicht so viel zu korrigieren. Jetzt werde ich es noch mal ein bisschen länger ausprobieren mit Instacast, weil ich brauche die Synchro nicht wirklich. Ach ja, und vielleicht noch als Nachtrag, ich werde ja natürlich immer gefragt, was war jetzt das Highlight der Messe? Es gab kein Highlight der Messe, bis auf vielleicht Mogelmotte, was ein sehr lustiges... Das haben wir hier auch ausprobiert. Das ist ein Spiel, wo du also eigentlich so wie Uno und du musst versuchen, deine Karten loszuwerden. Du darfst sie aber auch einfach unter den Tisch fallen lassen, was zu sehr lustigen Situationen führt. Und da hatte ich eben auf der Messe auch so ein tolles Erlebnis. Da war eine Familie am Tisch, die das gespielt hat und die beiden Töchter waren ein bisschen jung und relativ verzweifelt mit den Regeln und die Mutter hat gut auf sie eingeredet, wie sie das Spiel spielen sollen und der Vater hat dann währenddessen halt skrupellos die Karten durch die Luft geworfen und im Ärmel versteckt. Das war schon allein ganz lustig beim Zusehen. So, das war's zu den Spielen. Das interessiert hier ja eh keinen. Ich bitte dich. Nun ja. Ja. Apropos Insidie. Okay. Die Hörerkommentare. Ja. Die Hörerkommentare. Genau. Heute mal mehr Hörerbeleidigung. Natürlich. Immer. Mhm. So wie Schlecker. Ja, hallo, hier ist Janik aus Meisenheim. Ich bin jetzt schon seit langer Zeit auf iOS und wollte jetzt langsam auf den Mac umsteigen. Was heißt umsteigen, beziehungsweise in den Mac-Bereich einsteigen. Und zwar machen wollte ich das entweder mit einem MacBook Air 13 Zoll und 128 GB SSD oder mit dem kleinsten MacBook Pro. Ja, die Frage an euch ist eigentlich, für was soll ich mich entscheiden? Ich wollte auch vor allem mal ein bisschen in die Programmierung von iOS reinsehen und ist da das MacBook Air überhaupt zu geeignet? Und das wäre eigentlich meine Frage. Ihr macht eine super Sendung, macht weiter so. Danke, euer Janik. Tja, der Halo-Effekt lässt grüßen. Jetzt nach iOS auch Mac dann irgendwie sich besorgen. Zum Programmieren für iOS wird so ein MacBook Air schon reichen, oder? Also ich habe ja den Anwendungsfall eigentlich auch gehabt und die Frage, was hole ich mir jetzt? Und das ist ja mein Hauptgerät zum Programmieren für iOS und ich habe ein MacBook Air, das geht. Zweiter Bildschirm ist zum Programmieren immer gut, finde ich. Auch wenn ich das nicht mache. Nee, aber obwohl du könntest hier. Aber ich weiß, ja. Ich weiß also die SSD sehr zu schätzen und die Geschwindigkeit und so und das Transportable und so. Definitiv, die SSD ist nicht zu unterschätzen und die macht am meisten Zeitgewinn aus, glaube ich. Hm. Ja, und wenn man mit dem Air dann ein externes Display noch in irgendeiner Form ranflanscht, dann hat man auch wirklich so von der Größe her passt und für iOS-Entwicklung langt es eher auch, wenn man nicht zu komplexe Projekte macht. Ich meine, wenn man so komplexe Projekte macht, dann hat man auch wieder genug Geld. Hoffentlich. Um dann eben wieder eine größere Maschine dann zum Bauen haben. Aber so das aktuelle Air ist echt voll einsatzfähiger Computer. Kann man keinerlei. Ich würde nur das empfehlen. Außer man braucht wirklich ein DVD-Laufwerk zum Brennen. Das ist die Geschichte. Filme. Der kriegt halt immer noch seine DVDs dazu geschickt. Genau. Und der hat sich jetzt halt dagegen entschieden. Aber das ist wirklich einer der wenigen Gründe. Genau, also wenn man das DVD-Laufwerk in irgendeiner Form noch braucht oder wenn man einen Firewire-Zugang braucht. Ja. Das sind die einzigen zwei Gründe. Für den Firewire-Zugang gibt es demnächst wahrscheinlich von Belkin dieses wir sind ein Thunderbolt-Dock. Das heißt, alles, was so im Apple Cinema Display drin ist an Anschlüssen, an den Thunderbolt-Anschluss, wo dann eben auch wieder Firewire dabei wäre, ohne halt ein Display. Genau. Also ich würd fürs Air plädieren, das macht so viel mehr Spaß, man hat so viel mehr dabei. Es ist der Gewichtsunterschied ist einfach, macht die Welt aus für einen Laptop. Ja. Also Air kaufen ist die Kurzversion dieser Antwort. Kommen wir zum nächsten. Hallo Fanboys, hier ist Andreas aus Kassel. Ich habe eine Frage und zwar, meine Freundin und ich haben beide einen iPod Touch und zwei Rechner, wo auch Notizen, Kalender und so weiter über die iCloud gesynkt werden. Nee, zurück, Notizen nicht. Das Problem ist, dass wir Erinnerungen, Einkaufslisten und so weiter auch gerne synken würden über die Cloud, also uns gegenseitig die Nachrichten hin und her schubsen. Aber bis jetzt hat weder ich noch meine Freundin einen Weg gefunden, das auf die Reihe zu bekommen. Also wir haben gegoogelt wie die Großen, aber da war nichts zu wollen. Daher jetzt die Frage an euch, könnt ihr uns irgendeinen Tipp geben, wie man das hinbekommt, dass eben über beide Accounts hin und her gesynkt, wie gesagt iPod Touch, also nicht irgendwo via Wi-Fi oder ähnliches, das hinbekommen könnte. Wäre nett, wenn ihr was wissen würdet. Ansonsten, wie gesagt, toller Podcast und ja, alles Gute, bis dann. Tschüss. Ja, schönen Gruß. Den letzten Zusatz habe ich nicht verstanden. Also iPod Touch, also nicht Wi-Fi. Das einzige Netz, was er hat, ist Wi-Fi. Egal. Ich glaube, das war jetzt auch, also, ja. Wenn ich mich falsch liege, dann kann man ja, anders. Ich denke, man kann Kalender gemeinsam bearbeiten und dann eben die auch so benutzen, dass zumindest die Reminders über diesen Kalender geshared auch sind. Dazu muss man halt einen Kalender anlegen und den mit jemand anders teilen, also sharen. und dann jeweils beim Anlegen dieses Kalenders diese Häkchen wegmachen bei Remove Alerts und Remove Reminders, wenn man die in den Kalender reinwirft. Und dann sollte das auch hin und her synken eigentlich. Also eine Geschichte, die ich gelesen habe, aber noch nicht irgendwie selber rausgefunden habe und bestätigt bekommen habe, ist, dass in der iCloud wirklich die Kalender, die normalen Kalender und die Kalender, wo die Reminders drin sind, getrennte Kalender sind wirklich. Ja. Okay. Also das wäre in dem Fall, dann müsste man dann den Reminders-Kalender teilen über die iCloud. Du hast es ja letztens mal probiert mit irgendwas. Also an sich geht es, dass man so Kalender gemeinsam bearbeiten kann. Ja, ja. Falls das nicht geht, kann man natürlich nochmal einen dritten Account gemeinsam eintragen. Also es geht nach wie vor so CalDAV und Google Kalender und so weiter, die man auf beiden Geräten eintragen kann, also auf denen jetzt von beiden Menschen. Mhm. Ähnliches gilt für Notizen. Ja, wenn man Notizen synken will, kann man auch praktisch einen Mail-Account sharen, den man einträgt und dann halt die Notizen auf diesen Mail-Account machen, den dann beide haben. Das geht dann auch. Was nicht geht direkt bei den Notizen, ist jetzt wirklich zwei iCloud-Accounts miteinander kommunizieren zu lassen, weil iCloud ist nach wie vor so ausgelegt, dass es halt nur einen Menschen miteinander versynkt. Bis auf die Kalendergeschichte, bei der man eben gemeinsame Kalender eintragen kann und die teilen kann und auch gemeinsam bearbeiten. Ja, in gewissen Maßen. Ja, also ich denke, wenn man den Default-Kalender irgendwie auf den setzt, den man geshared hat, könnte das klappen. Über welches Interface shared man die eigentlich? Also ist es in der iCloud, im Web-Interface oder ist es auf dem Desktop im... Es ging nur über eins von beiden, so als ich es probiert habe. Also ich habe bisher immer nur... Also ich glaube, es ging nur in iCal. Ja, also mir ging es zum Beispiel beim Abonnieren von Dingen so, dass man die nur über iCal abonnieren kann und nicht mehr über das Webinterface. Also das Webinterface von der iCloud hat ein paar Sachen verlernt, dass das Webinterface von MobileMe konnte. Ja. Edit, share, don't know. Also iCal. Was mich genervt hat letztens bei iCal, was du auch schon gesagt hast, man kann jetzt nicht mehr Kalender abonnieren, die man gemeinsam bearbeitet. Also wenn ich mit dir zusammen einen Kalender bearbeite, dann kann ich den nicht mehr für die Allgemeinheit zum Abonnieren freigeben. Ich kann entweder einen Kalender zum Abonnieren freigeben oder mit jemandem kollaborieren in einem Kalender, was ich ein bisschen doof finde. Okay. Aber wie gesagt, man kann überhaupt Kalender gemeinsam bearbeiten. Vielleicht wissen das ja viele auch nicht. Mhm. Also über iCal kann man den so freigeben, dass man gleichzeitig in denselben Kalender schreibt. Es gibt immer noch denjenigen, der Besitzer ist. Ja, also es ist praktisch schon, wenn du mich einlädst, dann ist es nach wie vor dein Kalender. Du kannst mir das abschalten, wenn du willst. Und irgendwo ist es was Besonderes, dass es deiner ist. Aber das geht. Das wissen ja viele vielleicht auch nicht. Und über den Weg eben könnten die Reminders auch funktionieren. Wäre ein Versuch wert. Genau. Nun ja. Hallo Fanboys. Ich würde gern programmieren lernen, da ich aber so gut wie keine Ahnung davon habe, frage ich euch, mit welcher Sprache man am besten anfangen kann. Sie sollte zukunftssicher und leicht zu lernen sein und außerdem sollte sie sowohl auf dem Mac als auch auf Windows laufen. Ja, ich bedanke mich jetzt schon mal für die Antworten. Guter Podcast, macht weiter so. Gruß aus Arequipa, Lukas. Ja, also erstmal schwierig, weil also wenn ich das so höre, zukunftssicher und so, wenn du wirklich programmieren lernen willst, dann musst du dich darauf einrichten, dass du viele Programmiersprachen lernen wirst und auch sehr unterschiedliche, wenn du gut programmieren lernen willst, irgendwie so. Und dementsprechend ist das mit der Zukunftssicherheit irgendwie auch ein bisschen eine Anforderung, die ich nicht nachvollziehen kann, weil es ist utopisch zu sagen, ich lerne jetzt eine Programmiersprache und ich muss sonst nichts können und ich bin dann trotzdem gut und ich muss für mein Leben nichts mehr lernen. Ja, das ist genau das, was... Vielleicht fragt er auch einfach, ob er jetzt mit ActionScript anfangen soll. Nö. Also es gibt so ein paar Geschichten. Also was willst du überhaupt tun? Überleg dir, was du tun willst und such dir eine Programmiersprache, die das gut macht, was du tun willst. Weil ansonsten bist du schon beim Lernen erstmal in der Frustsituation, dass du der Programmiersprache was aufzwingen willst, musst, was dir nicht nahe liegt. Ja. Mhm. Also spontan hatte ich so die Idee Lua. Lua und Codify fürs iPad, aber das ist, das war halt... Das kommt halt darauf an, was man machen will. Ja, es kommt einfach wirklich immer darauf an, was du machen willst. Ich bin lange Verfechter gewesen von zum Lernen was Funktionales lernen. Ja? Okay. Also das ist natürlich jetzt, was die Anwendung angeht, schwierig, weil man kann in funktionalen Programmiersprachen jetzt nicht viele Sachen machen, die viele Sachen, wie viele Leute machen wollen. Ja? Also wenn ich mir zum Beispiel sage, so lern erstmal Erlang, ja, dann kann man damit halt irgendwie gut parallelisierbare Backends für irgendwas machen, aber halt nichts, wo man jetzt sagt, so hier, ich habe jetzt guck mal, Mama, das macht jetzt hier Print 10 und so. Ja, das druckt jetzt irgendwie hier aus. Ich weiß nicht, aber an sich war ich froh, dass wir an der Uni irgendwie erstmal funktional gelernt haben, bevor wir dann was anderes gelernt haben. Auch wenn ich vorher schon programmieren konnte ein bisschen. Aber so, es war... ging mir interessanterweise kaum so, weil ich fand das irgendwie... Ja, Rekursion verstehen ist gut und wichtig, aber das muss nicht unbedingt so funktionieren. Und alles andere, das war mir zu weit weg. Also ich habe eher so, Logo und so Kram Spaß gemacht, wo du gleich ein bisschen was, also wo so ein bisschen du so Interaktionsspaß hast. Also ich würde jetzt an der Stelle mit Processing zum Beispiel anfangen, weil da hast du gleich wirklich was Schönes, Hübsches und dann ein bisschen Java-eske oder ziemlich genau Java-Syntax an der Stelle. Das heißt, das würde schon mal helfen und man hat immer gleich bunt und man kommt schnell an Maus. JavaScript meinst du jetzt, oder? Was? Processing ist doch JavaScript eigentlich, oder? Processing ist Java. Eigentlich Java. Okay. Und kann man aber in JavaScript jetzt exportieren. Okay, dann hatte ich das ist so ein Subding und hat eine schöne Programmierumgebung, wo gleich grafisch was abgeht und wo man einfach mal so mal in den Kreis und macht mal irgendwas und macht einen Interaktionsteil. Also das finde ich, sind Sachen, wo man zum Lernen, einfach weil es Spaß macht. Man hat gleich so eine direkte Verbindung. Also ich habe da auch gerade lustig drüber gemacht, aber ActionScript, also Flash-Programmierung war oder ist kein so schlechter Einstieg, wie man denkt. Ach, ich weiß nicht, also wenn du ActionScript empfehlen willst, dann empfehle ich lieber gleich JavaScript. Ja, jetzt also, würde ich es halt nicht mehr empfehlen, weil das ist tatsächlich das Gegenteil von zukunftssicher. Ja. JavaScript ist hat aber auch, finde ich, Nachteile zum Einsteigen. Ja, es ist keine gute Einsteigersprache. Das ist sehr dirty und sehr auf schnelle Ergebnisse ausgerichtet. Du kannst es zwar gut programmieren, aber du musst es nicht. Also du lernst vieles einfach nicht, was du, glaube ich, wissen solltest. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass du jetzt gerade mehr oder weniger Java empfohlen hast. Nur wegen dem Roundtrip. Also es ist so, also gerade wenn ich nicht weiß, was ich tun will, dann wenn ich bunte, bewegliche Grafiken mit Maus und mit User-Interaktion relativ schnell hinbekomme, ist es für mich was Tolles. Das würde ich auch, ich würde an sich auch JavaScript dafür vorschlagen. Das Problem ist, JavaScript ist super abstrakt für jemanden, der da neu anfängt. Also ist schwieriger, glaube ich, als so eine abgeschlossene Programmierumgebung. Ja, weil du kannst halt alles und nichts machen und dann musst du wieder was mit dem DOM machen und dann brauchst du jQuery dazu oder nicht. Und wer will schon was mit dem DOM machen? Also mit JavaScript. Mit DOM will ja keiner spielen. Naja. Es gibt wahnsinnig viel Auswahl. Überleg dir, was du tun willst, wenn du nochmal, also wenn du wirklich einen konkreten Vorschlag hast, was du wirklich machen willst, da kannst du ja nochmal einen Kommentar hinterlassen, dann können wir auch wirklich spezifisch sagen, was wir für gut halten. Ansonsten fang mit irgendwas an. Das ist nicht so, dass du da Sachen lernst, die du nie wieder brauchst. Ja. Transferleistung musst du eh haben, wenn du programmieren willst. Also irgendwie in Real Basic sterben will keiner. Da habe ich angefangen. Ja, das ist bitter. Nein, aber wir haben halt auch keine Vorteile. Ich glaube, man muss was das festzuhalten gilt. Also wenn du fragst, ich will programmieren können, welche Programmiersprache soll ich lernen und welches zukunftssicher? Das ist ein bisschen so, als würdest du fragen, ich will Handwerker werden. Welches Werkzeug soll ich mehr kaufen und dass ich mir sonst keins mehr kaufen muss? Ja, weil Programmiersprachen sind Werkzeuge und das, was man machen will, das muss man mit dem richtigen Werkzeug machen. Deswegen ist es schwierig zu sagen, so jetzt mach mal das und dann musst du nie wieder was anderes machen, weil vielleicht brauchst du ja doch mal einen Hobel und keinen Hammer. Ja, und dann ist das halt... Ja, und das Programmieren hält keiner durch oder halten die wenigsten durch, wenn sie nicht auch damit dann was schnitzen. Also eben. Deswegen such dir eher mal, was willst du für Ergebnisse haben. Ja. Eine Webseite oder Programm für Desktop, keine Ahnung. Ja. Ja. Als nächstes haben wir was in der Kategorie Hörer helfen Hörern, was ich immer besonders gerne habe, weil wir haben ja meistens relativ wenig Ahnung und unsere Hörer haben im Zweifel mehr. Hallo, weil ich gerade die aktuelle Folge höre und ich das Podcast-Kombinat davor bewahren möchte, sich mit 9-Volt-Akkus für Funkstrecken unglücklich zu machen, würde ich gerne ein paar Worte dazu sagen. So zur Info, ich selber arbeite als Live-Toningenieur und habe sehr viel mit Funkstrecken zu tun. Ganz pragmatisch gesagt, die ursprüngliche Euphorie, durch gute Akkus und entsprechende Ladegeräte den Batterieverbrauch bei Funkstrecken gering zu halten, hat sich bei uns doch recht schnell wiedergelegt. An sich, das liegt am internen Aufbau von so einem 9-Volt-Block. Der besteht aus Einzelzellen, die einfach in Serie verschaltet sind. Da die Einzelzellen nur eine kleine Spannung haben, braucht man aber mindestens 7 oder 8 davon, um in die Nähe der gewünschten 9 Volt zu kommen. Eine derartige Serienschaltung ist aber prinzipiell die vollkommen falsche Richtung, wenn man Zuverlässigkeiten möchte und braucht. Daher funktioniert das gerade bei Akkus nicht ausreichend gut. Das äußert sich dann so, dass die Akkus während der ersten paar Ladezyklen schon okay sind, also den Alkaline-Batterien fast ebenbürtig, sie dann aber ab einer gewissen Anzahl von Zyklen einfach unberechenbar ausfallen. Das heißt, du setzt einen soeben vollgeladenen Akku in eine Funkstrecke ein und nach ein paar Minuten fällt die einfach ohne Vorwarnung aus, weil irgendeine der Zellen schon erschöpft ist. Damit ist der Akku quasi defekt und muss genauso entsorgt werden wie eine normale Alkaline-Batterie. Die Anzahl der erreichbaren Ladezyklen ist dabei deutlich geringer als das, was vom Hersteller angegeben wird. Teilweise war bei uns schon nach 10 Zyklen Schluss. Und was für Funkstrecken gilt, ist natürlich auch was ganz Generelles. Bei günstigen Geräten, die 9-Volt-Blöcke brauchen, hat der Hersteller einfach eine aufwendigere interne Spannungsversorgung aus Kostengründen weggelassen. Das ist an sich auch nicht schlimm. Wenn die Dinger so gut wie keine Stromaufnahme im Betrieb haben, zum Beispiel Fernbedienungen oder gerne auch Rauchmelder, dann ist das schon okay. Aber sobald auch nur ein bisschen mehr in Energie umgesetzt wird, dann bitte keine 9-Volt-Blöcke verwenden. Das ist nicht nur umwelttechnisch sehr bedenklich, sondern auch so alles andere als günstig. Professionelle Funkstrecken arbeiten ausschließlich mit 2 in Serie verschalteten AA-Zellen. Sie haben aber intern eine spezielle Spannungsversorgung, die sehr effizient eine ausreichend hohe Spannung für die interne Schaltung im Sender erzeugt. Vielleicht noch ein paar Tipps zur Beschaffung. Jetzt sind die 9-Volt-Funkstrecken ja leider schon mal da. So ein 9-Volt-Block einer frischen Charge in Industriequalität kostet bei kleinen Mengen im Fachhandel vielleicht so 1,20 €, 1,30 €, nicht mehr und nicht weniger. Produkte, die man da haben will, sind beispielsweise Duracell ProCell oder noch besser Panasonic Industrial Line. Die haben sich einfach bei uns als sehr zuverlässig über die letzten Jahre herausgestellt und sind auch sehr preiswert. Wenn man Batterien im Supermarkt, im Baumarkt oder sogar auf der Tankstelle kauft, dann zahlt man natürlich wesentlich mehr. Das Hauptproblem ist jedoch eher, dass man in solchen Läden meistens ziemlich überlagerte und damit minderwertige Ware bekommt. Das heißt, die Batterie ist gerne schon mal auf 2/3 oder die Hälfte runter. So als Richtwert, das MHD einer frischen Alkaline-Batterie liegt so zwischen 6 und 7 Jahren ab Herstellungsjahr. Wenn das MHD auf einer Verpackung also nur 2 oder 3 Jahre in der Zukunft liegt, dann kann man sich das ausrechnen. Ja, gut, ich hoffe. Ja, da hat dann Audiobuch abgeschnitten, aber bis dahin, ich denke, da war dann auch soweit alles gesagt. Vielen, vielen Dank. Wir reichen das so direkt weiter an die Fragen dann von letzter Woche, die ihre Funkstrecken gekauft haben und nach 9-Volt Akkus gefragt haben, die jetzt vielleicht ein bisschen unglücklicher sind, aber immerhin jetzt auch fundiert mehr wissen, denke ich. Ja, vielen Dank. Freut uns sowas. Ja, hallo Fanboys. Ich möchte einen kurzen Kommentar loswerden zu Folge 41. Da hat Dom gemeint, ihm würden in der Nachrichten-App auf dem iPhone keine E-Mail-Adressen angezeigt werden. Ich hatte genau das gleiche Problem und habe mich sehr darüber geärgert, weil es dadurch unmöglich wird, eine iMessage an ein iPad zu schicken. Ich habe dann mit Apple Care telefoniert, war auch im Apple Store und habe eben nachgefragt und habe mehrere Stunden damit verbracht, dieses Problem zu lösen. Und kein Apple-Mitarbeiter konnte mir irgendwie sagen, an was das liegt. Jeder ist davon ausgegangen, dass das irgendein Fehler im System ist und dass ich doch mein Gerät neu aufsetzen sollte und was weiß ich. War dann auch kurz davor, bis ich zufällig in die Einstellungen der Nachrichten-App reingegangen bin und MMS-Messaging aktiviert habe. Und siehe da, sobald MMS-Messaging aktiviert ist, werden auch die E-Mail-Adressen angezeigt. Also man kann sie auch auswählen in der Nachrichten-App auf dem iPhone. Und der iMessage-Versand an ein iPad wird dadurch auch ermöglicht. Ich bin eher durch Zufall darauf gekommen, weil ich vorher keine MMS verschickt habe und auch keine bekommen habe und die Funktion deswegen deaktiviert war. Ja, also das ist quasi die Lösung für dieses Problem. Damit lässt sich das relativ leicht beheben, dass die E-Mail-Adressen nicht angezeigt werden. Okay, so viel dazu. Ansonsten super Podcast, wirklich toll, vor allem der Themenmix, dass ihr auch netzpolitische Themen immer wieder ansprecht. Super, dass zeitweise auch dabei ist, freut mich immer wieder sehr. Und ja, macht weiter so. Bis bald, der Chris aus München. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke für den Hinweis, dass man MMS anmachen muss. Das Problem, was man mit MMS angemachterweise halt hat, ist, dass man, wenn man eine E-Mail-Adresse schickt, also man kann, vielleicht schickt man auch aus Versehen MMS und so ein umsonst iMessage-Bild wird auf einmal sauteuer. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt raten, das einzuschalten. Aber was ich noch entdeckt habe, vielleicht habe ich es letztens nicht erzählt oder in der 41 zumindest nicht erzählt, um eben so eine Nachricht zu schicken an jemanden, an eine E-Mail kann man sehr wohl in die Kontakte gehen und dann bei den Kontakten den Send-Message-Knopf oder Nachricht senden oder SMS senden, ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, drücken. Und da kann man wiederum die E-Mails auswählen. Wenn man dann einmal einer Person mit einer E-Mail eine iMessage geschickt hat, dann bleibt die auch in der Liste und dann kann man da auch weiter iMessages schreiben, auch wenn man nicht direkt oben in das neue SMS-Feld E-Mail-Adressen eingeben kann. Ja. Ja, alles ein bisschen seltsam, aber nun ja, es gibt auf jeden Fall mindestens zwei Workarounds, das ist ja auch schon mal was. Genau. Gut. Guten Tag, Fanboys, hier ist der Tobi aus Frankfurt am Main. Ich hätte da zwei Empfehlungen für euch, nämlich einen anderen Podcast und ein Buch. Beim Podcast handelt es sich um Einschalten, Abschalten, welcher zweiwöchentlich erscheint und um Medienthemen, also Filme, Fernsehen, Podcast, Kino und so weiter geht. Ist sehr zu empfehlen, also kann man mal reinhören. Das Buch heißt Big Apple, das Vermächtnis des Steve Jobs und ist geschrieben von Carsten Knob. Der Autor ist Journalist von der Frankfurter Allgemeinen und schreibt in dem Buch über seine Erfahrungen mit Apple und Steve Jobs, da er lange Jahre Korrespondent in San Francisco bzw. New York war und über Technikthemen berichtet hat und somit natürlich auch in Kontakt mit Apple und insbesondere Steve gekommen ist. Wer also genug hat von den immer gleichen Geschichten über das Leben von Steve und der Biografie, sollte das hier mal lesen. Es geht nämlich mehr um subjektive Eindrücke auf Apple und Jobs. Das war's auch schon. Ansonsten super Podcast, mach weiter so. Mach's gut und viele Grüße aus Frankfurt. Vielen Dank. Gehen wir so weiter. Haben wir jetzt bei alle nicht angeguckt oder angehört. Nein. Ja, aber wird schon taugen. was mir zu Serienpodcast gerade einfällt, man könnte an der Stelle auch die Serientäter noch empfehlen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der Uli und die Winnie. Okay. Machen jetzt zusammen einen TV-Serien-Podcast. Gibt schon zwei Folgen, soweit ich es verfolgt habe. Aber Audio, oder? Audio, ja. Und reden halt über TV-Serien und so, was früher Serien und so war quasi. Ah, das wird da quasi jetzt neu aufgelegt und sieht interessant aus und den einen oder anderen wird das vielleicht interessieren, gerade so, wenn man Winnie noch von früher kennt und Uli ist ja hier auch schon öfter als Hörer-Feedback aufgeschlagen. Verlinken wir einfach auch mal hin, können die Leute mal reinhören. Ja, auf alle Fälle. Chellas. Ganz genau. Ja. Hör mal, hier ist die Schmierwurst aus Gelsenkirchen. So, geht's erstmal hier super, Podcast und so, ne, höre ich teilweise immer wieder, auch zweimal am Stück, du, ne, aber geht's genug Lobhudelei, das bekommt ihr eh oft genug gesagt. So, ich habe da jetzt ein handfestes Problem, ne, das ist fast noch schlimmer als eine Silikose, die sich festgefressen hat. Also, von davon, wo ich wegkomme, da sprichst du nicht nur anders, da tust du teilweise auch noch ein bisschen anders schreiben. Und ein Beispiel dafür ist das. Also dat Pronomen dat. Also Dora Anton Theodor, eben dat. Ne? Wenn ich jetzt dat auf dem iPad oder auf dem iPhone schreiben tu, dann verbessert dat die Autokorrektion in FAZ oder in SAT oder in dat mit einem Punkt dahinter oder in da. Hör mal, ich bin am Verzweifeln. Was mach ich denn da jetzt? Wie krieg ich denn die Autokorrektion dat da jetzt so hingemacht, dat dat dat nicht immer verbessern tut? Ne? Ich habe einen Eintrag im Adressbuch gemacht, geht nicht. Ich habe den alten Trick mit der Google-Suche versucht, tut auch nicht gehen. Ja, ja, und das mit hier, Shortcut, in der letzten Sendung noch gehört, da mit der Shortcut, habe ich gedacht, hör mal, das ist die Lösung. Shortcut reingemacht, ne, geht auch nicht. Kinders, ich brauche dringend eure Hilfe, ich will das schreiben und nicht immer das verbessert bekommen. Hör mal, danke und Glück auf. Glück auf zurück. So sind doch eure Kommentare. Ja. So müssen sie sein. Kurz noch eine Anmerkung. Nicht Serientäter, sondern Wiederholungstäter. Ah, ja. Also, ja, okay. Ich habe natürlich gleich wieder den Titel verpeilt. Ja gut, aber verlinkt hast du es ja dann richtig. Eben, verlinkt haben wir es ja richtig. Aber zurück zum DAT. DAT wird schwierig, glaube ich. Ja, ich habe das bei mir so, dass er DAT macht, aber DAT Punkt und in groß. Ist auch nicht toll. Woher das herkam, weiß ich nicht. Naja, jetzt mal hoppjepass. Ja. Also, wenn du das oft genug schreibst, dann müsste es ja schon gehen. Glaubst du? Ja, das glaube ich. Ich habe jetzt aber einen Shortcut DAT nach DAT gemacht. Ach nee, da ist weg. Aber interessant finde ich ja auch, dass er immer was Unterschiedliches hier als Ersetzung nimmt. Also ja. Ich hatte gerade SAT und jetzt habe ich DAR. Und jetzt habe ich STATT. Also ich kriege FAZ als erstes. Ja. Ja, die sind wahrscheinlich mit Amazon irgendwie. Also ich hätte jetzt fast gesagt, man muss einfach die Kölsch-Tastatur dann... aber ja, aber Kirschen ist ja nochmal anders. Stimmt, ja, dann brauchst du eine extra Tastatur. Naja, ich denke, also die Shortcuts funktionieren wohl nicht, weil das zu kurz ist. Ja, der wird sich das wahrscheinlich nicht merken, das stimmt. Ja, nee, ich glaube Shortcuts, die dasselbe sind, geht irgendwie nicht. Ah. Also dat geht nicht. Du kannst groß dat auf klein dat vielleicht mappen. Dats. Na gut, aber was du machen kannst, ist doch... Dats auf dat, das müsste eigentlich gehen. Was du machen kannst, ist doch nicht das probieren dat. Wir jetzt hier live aus, meine Damen und Herren. So, Notes. Und dann tippe ich hier nochmal dat. Hallo. Dats. Und dann macht er das draus, die Sau. Data. Mach doch mal Datenfresser. Er macht jetzt aus dat, jetzt hat er es wieder umgekehrt gemacht, er versteht es nicht. Er will nichts Kürzeres, er will bei Verlängerung nichts Kürzeres machen. Das kann doch jetzt nicht, das kann doch nicht ein unlösbares Problem sein. Für uns ist es wohl gerade unlösbar, aber vielleicht hat ja ein oder andere Hörer eine Idee, was man machen könnte. Ja, ich habe im Internet auch geguckt, aber da gibt es eben auch nur die Tricks, die schon im Kommentar erwähnt worden sind, von wegen Google-Suche und der ganze Kram, aber das geht ja alles auch nicht anscheinend. Ah, super. Man kann das Wort DAZ eintragen und das mit dem Shortcut DAT versetzen. Es ist dann nur ein Buchstaben off auf dem Keyboard und dann kann es die Vervollständigung. Ich kann es wirklich nur nicht, wenn die zwei Dinger gleichzeitig sind. Ja, also ich habe jetzt bei mir auch gerade TAT auf DAT. Das ist das, würde das auch Gleiche, gehen. Ja. Aber ja. DATS ist wohl im Zweifel Tick besser, weil das braucht man nicht. Dann machst du DATS für DAT und dann hast du DAT. Genau. Ja, aber eigentlich bin ich ja Bayer und das hört man natürlich und deshalb kann ich das überhaupt nicht. Des. Ich brauche des, aber das ist ja drin. Das ist ja schon praktisch. Ja. Wir brauchen eine Ohrkatzerschwaffe vielleicht. Ja. Prima. Dann haben wir das auch gelöst. Ich möchte gar nicht solche. Nee, egal. Du hast noch Hörer. Nein, ich habe keine Hörer mehr. Du hast keine Hörer mehr. Wollte ich gerade da sagen. Also dann würde ich aber noch anschließen wollen, weil ich habe ja jetzt durch diesen sagenumwobenen Drecks-Arschloch 4S-Klau jetzt dein altes iPhone 4 wieder am Start. Ja, richtig. Und dein altes iPhone 4 hat einen Homebutton, der hat ein Temperament. Das man gewöhnt sich dran. Nein, eben nicht. Also schon. Ich habe mich innerhalb kürzester Zeit eben nicht dran gewohnt. Und deswegen habe ich aber Folgendes gefunden, und zwar Assistive Touch, und das wollte ich hier nochmal anpreisen. Assistive Touch ist, glaube ich, mit iOS 5 neu dabei, vielleicht gab es vorher auch schon, dann habe ich es nur nicht gesehen. Kann man einstellen über die Accessibility-Einstellungen, diese allgemeinen Einstellungen, also Einstellungen allgemein, und was heißt Accessibility auf Deutsch? Bedienungshilfen. Und Assistive Touch heißt dann? Assistive Touch. Was macht Assistive Touch? Assistive Touch macht ein kleines, so 40x40 Pixel Overlay irgendwo hin auf den Screen, mit so, das deutlich sichtbar ist, so ein bisschen transparent, runde Kreise. Und da kann man dann drauf tappen. Wenn man da drauf tappt, kriegt man so ein Menü, also ein Overlay-Menü, auf dem man irgendwie den Home-Button drücken kann, auf dem man den Screen locken kann. Also über dieses Overlay-Menü kann man viele Dinge tun, die man eigentlich mit Hardware-Buttons macht. Und ich brauche es jetzt eigentlich nur, um den Home-Button zu haben. Ja? Und damit habe ich jetzt einen Tab mehr und ab und zu dieses Ding im Weg. Das ist aber relativ handzahm. Also das kann man mal aus dem Weg schieben, wenn es über was liegt, was man braucht. Beziehungsweise wenn die Tastatur hochgeht, fährt es auch gleich automatisch weg, dass es nicht auf der Tastatur ist. Also ist relativ schlau. verdeckt ab und zu ein bisschen was, ist aber vollkommen in Ordnung. Also ist jetzt bei mir weit lieber einen wirklich zuverlässigen Onscreen-Homebutton zu haben, der einen Tab länger braucht, als so einen Homebutton, der selber dann irgendwie Doppel- und Dreifachklick aus Versehen erkennt, obwohl ich nur einmal geklickt habe oder gar nichts. Und deshalb will ich das jetzt mal nahelegen, dass es funktioniert. Ich meine, früher brauchte man dafür so Jailbreak-Geschichten, dass man den Homebutton umgeht, weil so gerade bei den alten iOS-Geräten ist es ja auch schlimm gewesen mit den Homebuttons, die sind dann teilweise echt ausgefallen. An sich könnte man natürlich auch einfach zum Apple Store gehen und sagen, hier, mach mal heile. Ja, wahrscheinlich. Aber, soweit ich gehört habe, werden die Homebuttons auch außerhalb der Garantiezeit mittlerweile getauscht, weil da ist bekannt, die sind scheiße. Okay. Ich habe dir das jetzt kurzfristig geliehen, damit du überhaupt was hast, nachdem sie dir deinen 4S geklaut haben. Und deswegen jetzt ist das kurzfristig auch eine gute. Hier steht, man kann neue Gesten erstellen. Genau. Mhm. Und dann habe ich jetzt eine Geste erstellt und dann kann ich die abspielen. Ja. Genau. Hä? Kannst du machen. Also es gibt hier noch. Was soll das bedeuten? Es gibt ich spiele eine Geste ab. Was dann spielst du die Geste ab. Da passiert genau das, was du in dieser Geste eingegeben hast. Also wenn du zum Beispiel immer einen schnellen Scroll nach unten willst für die Twitter-App, dann machst du diesen einen Flick, nimmst den auf und dann kannst du den Flick komplett abfahren mit dem hier. Oder wenn du sowas wie Nevin mal gemeint, also dieses eine Video, wo Nevin mit zwei Fingern so ganz schnell irgendwo hinscrollt, da könntest du diese Geste abspeichern und hättest damit auch ein Scrollen ganz nach unten an eine beliebige Liste, weil er natürlich irgendwann aufhört und kannst sowas machen. Musst du aber in den Einstellungen machen, dann diese Gesten auf. Aufzeichnungen. Und wie spiele ich die ab? Über Assistive Touch, über Favorites und dann... Ach, nicht über Gesten. Das ist ja logisch. Nee, das ist ja die Einstellung zu den Gesten. Also man kann, das ist auch lustig, kann man da einstellen. Und was mir noch aufgefallen ist, wenn wir schon bei Bedienhilfen sind und bei iOS 5, man kann jetzt sich ja sowohl einstellen, dass so die LED leuchtet bei Alarms und so, also dass man wirklich auch ein visuelle Darstellung hat. Ja, das habe ich anders, das ist voll toll. Das ist super, das haben wir damals, kann ich mich noch erinnern, für unsere Oma eingebaut, so dass das ganze Ding blitzt, das ganze Zimmer, weil die halt nicht mehr so gut gehört. Das ist sehr lustig. Er spielt jetzt mit den Gesten rum und mit deiner eigenen Geste, die du so. Ja, hier so. Und die andere Geschichte, die ich noch viel lustiger finde, sind eigentlich Custom Vibration Patterns. Weil da kannst du wirklich auch einen Vibrationspattern machen, das nur so macht und nicht so. Ja. Also du kannst auch pro Telefonkontakt unterschiedliche Vibrationen dann einstellen. Genau. Also es gibt schon 5 oder 6 so vorbelegt, irgendwie ein S-Heartbeat, das macht dann immer so ein Bum-Bum. Bum, bum, bum, bum. Und es gibt einen, die ist voll aggro, die ist noch aggroer als die aus der Default. Da kann man irgendwie, wenn jemand ganz Wichtiges anruft, kannst du irgendwie voll vibrieren lassen. Ja, einfach nur durchvibrieren. Und Symphonie gibt es irgendwie noch, das dann irgendwie so dum, dum, dum, dum, dum vibriert und so. Ist ganz lustig. Das alles auch über Bedienhilfen, dachte ich, gell? Weil dann musst du Custom Vibrations anmachen bei Bedienhilfen. Und dann kannst du es erst im Telefonbuch zum Beispiel auswählen, dass für diesen Kontakt es irgendwie ein anderes Vibrationsmuster geben soll und kannst auch bei den Sounds dann die Default Vibration anstellen. Genau, Sounds, Töne heißt es und ist immer, ist es ganz außen oder ist es eins drin? Es ist ganz außen. Auf dem iPad ist es eins drin. Oh, da braucht man auch schon einen Experten. LED-Blitz bei Hinweisen. Genau. Mhm. Kannst du, dann schicke ich mir so SMS, um zu blitzen. Ja. Genau, das war letztens mein Vorschlag, wo Hessi irgendwie gefragt hat, wie man vielleicht diese Lampe ankriegt. Einfach LED-Blitz anmachen und anrufen lassen. Dann kann er gleichzeitig andere Programme bedienen und es kann blitzen. Er wollte das zum Joggen, ne? Ja, irgendwie so. Sehr schön. Also die einzige Onboard-Möglichkeit, aber nochmal, wenn wir schon dabei sind, um die LED-Lampe dauerhaft anzumachen, ist in die Kamera zu gehen, Videomodus und LED an. So, das ist so die einzige Onboard-LED-Dauer-An-Modus. Dann müsste ja der iPod noch spielen, oder? Nee, bei Video schaltet er aus. Genau, das ist halt so das Problem. Nee, aber diese Bedienungshilfen sind wirklich ein Schatz von Freude. Von Freude. Freude. Ein Schatz von Freude sind auch unsere beiden Konsumhinweise, mit denen wir die Sendung dann auch langsam auf ein verdientes Ende zulenken wollen. Einerseits haben wir da den Hinweis auf den Retter der Nacht, den Dominik machen würde, wenn er mit seinem iPhone nicht gerade gegen das Mikrofon haut. Du demonstrierst uns noch die Custom Vibrations, ich verstehe. Das ist SOS. Wenn man es dazu sage. Das ist die Symphonie, glaube ich. Genau, oder? Das sind so die eingebauten Vibrationen. Naja, genau, der Ritter der Nacht, Batman ist zurück auf wahnsinnig vielen Endgeräten, glaube ich. Xbox und PlayStation auf alle Fälle, PC. Ich glaube PC auch. Yeah. Mac nicht. Nee. Ja. Tja, vielleicht in einem halben Jahr oder so. Obwohl es irgendwie Unreal ist. Naja. Ja, in einem halben Jahr dann oder so. Also, wenn ihr uns schon länger zuhört, dann wusst ihr noch, wie ich abgegangen bin auf das vorherige Batman, also auf Batman Arkham Asylum. Das Batman jetzt heißt Batman Arkham City, ist von der Gegend her größer, eben nicht nur so eine Gefängnisinsel, sondern eher so ein kompletter Stadtteil. Größer, breiter, mehr gut. Ich habe es nur kurz angespielt. Es ist so ein, für mich ist Batman auch vorher so ein Spiel gewesen. Da will ich einfach langsam durchspielen, mir alles angucken, die Story verfolgen und wirklich jedes von diesen Riddler-Dingern wirklich machen auch. Wer es noch überhaupt nicht kennt, das ist so. Es hat so Elemente von Metal Gear Solid, finde ich. Also man sneakt ab und zu durch die Gegend, dann muss man ein bisschen fliegen und einfach nur sich kloppen. Es ist für mich eine ganz tolle Action-Adventure-Umsetzung mit wahnsinnig viel Kleinkram, den man zusammen suchen kann, Modellen von den ganzen Charakteren aus dem Universum, mehr Informationen zu den Charakteren aus dem Universum. Man kann als Animated Batman spielen, wenn man das Ding gekauft hat. Das ist wieder was mich ein bisschen nervt. Also sie machen wieder so diese, kauf dir die Box, dann hast du zwei Sachen mit dabei, die nur für dich funktionieren. Wenn du es wieder weiterverkaufst, dann musst du halt nochmal nachkaufen. Da gab es im Vorfeld ja auch schon ein bisschen Ärger, weil man irgendwie Catwoman nur per Code freischalten kann. Also den kann man gar nicht kaufen oder was? Nein, der ist halt dabei, der Code, aber du kannst den halt nicht weiterverkaufen. Genau. Das ist also die Nummer finde ich nach wie vor echt unnötig, dass sie den Wiederverkauf so einschränken wollen. Mein Gott. Aber das Spiel selber, echt ganz, ganz, ganz großer Spaß. Tolles Voice-Acting, tolle alles. Also sie scheinen es geschafft zu haben, einen würdigen Nachfolger zu bauen. Dementsprechend werde ich mir das dann auch reinziehen, wenn ich mal irgendwann mal wieder Zeit habe. Ja, ich glaube, spielen werde ich es auch erst nach Weihnachten oder so, aber so richtig ein bisschen angespielt habe ich schon mal, weil so gerade nach dem 4S-Klau wird man da gerne schon so auf Verbrecherjagd gehen dann. Ja, und außerdem haben wir doch einen Service-Hinweis in Sachen Mac-Software. Das lange erwartete und von mir besonders auch ersehnte Pixelmator 2.0 Update ist gerade rausgekommen. Ich habe heute schon ein bisschen damit rumgespielt und was gemacht und es ist toll. Es kann jetzt genau die Sachen, die mir noch gefehlt haben. Ich kann jetzt zumindest auf meinem MacBook Air brauche ich nicht mehr Photoshop installieren. Man kann damit mal schnell ein bisschen composen und irgendwie auf mehreren Layers Unsinn gestalten. Es hat jetzt für mich besonders wichtig Content-Aware-Fill. Das heißt, ich kann was selektieren und sagen, heil mir mal das mal und dann guckt er was so außen rum ist und versucht dann irgendwie möglichst sinnvoll das zu ergänzen und zu uniformieren. Und das funktioniert genauso gut wie in Photoshop. Fast. Ja, also nicht schlechter. Also ich habe es funktioniert auf alle Fälle sinnvoll. Ja, ja. Es funktioniert gut. So. Ja, ich weiß nicht. Es hat auch lange gedauert, bis es sowas gab überhaupt. Ja. Und auch die neuen Sachen wie Vektor-Gedöns und irgendwie Shapes und der ganze Kram funktioniert auch hinreichend gut. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber ist jetzt auch mit drin. Und also für mich reicht es jetzt erstmal so, um grundlegende Bildmanipulation damit zu machen. Ja, ich werde es mir auch angucken. Also ich habe es mir schon vor längerem mal gekauft. Also ich habe mir Arcoin und Pixelmator gekauft, einfach um es zu haben, um zu sehen, um so den Fortschritt zu verfolgen. Ich brauche inzwischen zu viel von dem Photoshop-Layer-Effekt-Gedöns und bin es zu sehr gewohnt. Ja, also gerade Layer-Effekte, Text-Shadows, so Kram, da hat man immer noch Defizite leider. Ja, aber an sich lohnt es sich auf alle Fälle mal anzugucken. Also gerade für normalsterbliche Ansprüche. So, also wenn man nicht jetzt wirklich komplett UI-Design macht. Und wenn man sich, glaube ich, komplett darauf einlässt, geht auch viel. Ja. Also, und ich glaube nicht, dass die so schnell aufhören. Also, die machen Mörderumsatz. Sieht gut aus. Ja. Ich denke, das wird weiter gedeihen und irgendwann ist es vielleicht wirklich mal eine wirklich sehr, sehr gute Alternative mit genau dem Feature-Set, das man so braucht. Aber es kann jetzt schon, also für mich ersetzt das an streckenweise schon Photoshop jetzt. Das finde ich gut. Das ist gut. Ja. Sehe ich auch so. Und dann sind wir fast zu Ende, aber nur fast, weil ich möchte noch in eigener Sache auf zwei Dinge hinweisen. Nämlich einerseits, wir verschenken ja unseren Schrott, Also um genau zu sein, R24. Wir haben auch schon drei Bewerber haben wir mittlerweile für dieses von uns früher benutzte Aufnahmegerät, das manchmal etwas eigenwillig mit der Phantomspannung umgeht. Aber wer sich als Podcast da noch weiter bewerben will und mit in die engere Wahl der zu Beschenkenden eintreten möchte, der schickt uns einfach per Audioboo eine Beschreibung oder ein Sample von dem, was er so machen will oder macht in Sachen Podcast. Und dann überlegen wir uns, wie gesagt, nächste Woche ein intransparentes Wahlverfahren und küren dann einen Beschenkten. Ja. Ich will immer nicht Gewinner sagen, ja, weil es ist eher so. Der Gemütszustand wird verändert vom Beschenken. Gut, das dazu. Audioboo und der ganze Kram steht auf der Webseite, wie man das macht. Guckt einfach mal hin. Und auf die Webseite kann man auch gucken, wenn man den ganz neuen Kalender abonnieren will, den ich jetzt ganz toll mal schnell dahin gemacht habe. Mhm. Das war nicht der Kalender, wo wir vorher auch geredet haben drüber, mit gemeinsam editieren und dann auch sharen, was nicht geht. Aber jetzt mache ich den eben und share den auf der Webseite. Und das hat den wesentlichen Vorteil, dass man dann weiß, wann der nächste Livestream zu erwarten ist, ohne dann irgendwie Twitter verfolgen zu müssen und das dann auch in seinem Kalender irgendwie dann sehen kann, wenn man das möchte. Ja. Ja, du. Auch auf der Webseite verlinkt und anklickbar. Einfach, kann man auch mit dem iPad zum Beispiel hinsurfen und auf den Webcal-Link klicken und dann geht er in iCal auf. Und das Mail Service, da wir wahrscheinlich aber trotzdem nur einen Tag vorher oder so einstellen, solltet ihr dann beim Abonnieren durchaus auf mehr als einmal täglich abonnieren, genau, anschalten. Das würde ich auch empfehlen. Ja. Sonst macht das, also einmal die Woche wird euch wenig helfen, außer ihr wollt im Nachhinein Sinn wissen, wann es gelaufen ist. Ja. Und verschoben wird tendenziell. Dauernd. Ja. Ist alles ohne Gewehr. Ja, das ist ja tendenziell so, eher nach. Aber mit Killer spielen. Mit Killer spielen? Ja. Ach so, mit Gewehr. Ja. Also ohne. Ja, ohne, ja. Kettensäge, weißt du? Ja, ja, aber es wird spät und wir sind, und das Niveau lässt stark nach, nachdem es schon schwach angefangen hat. Dementsprechend sagen wir auf Wiedersehen. Ihr hört noch einen Rausschmeißer und bis dahin lachen wir euch aus und sagen auf Wiedersehen. Oh, servus. Ciao, ciao. Ciao. In ancient times, in a land far off, full of goblins and mages and kobolds and kings, valiant men tempted evil's wrath for honor and riches and magical rings. Some found fortune, some found despair, but all found things they had not known were there. Now ages after, though their stories doth pale, their deeds live onward in our song of their tale. But none of that shit matters, 'cause it's really just pretending. And tonight we all are gathered here to witness these four men bring their dumb asses to a table and talk smack to each other. And there's no mortal danger. Tonight four men with some paper and some dice will sit around pretending that they know how to fight and move around some miniatures and say some made-up words, while every move is second-guessed by several thousand nerds. Casting magic missile and the darkness, these four men. These four men and their DM, full-grown men, four best friends, Binwin, also Jim, and there's Al. Acquisitions Incorporated. Improv Theater in Seattle. Wizards of the Coast and Penny Arcade present The Last Will and Testament of Jim Dark Magic the First. A live D&D adventure featuring the player characters of Acquisitions Incorporated.